Ja, Omata Satt, hier sind wir wieder, die Humoralpathologen mit der lang erwarteten Fast-Jubiläumsfolge. Ich bin dabei, Roger, dann ist auch noch dabei die Becker. Sudoku for life, bitches. Ja, es hat nur wenige Stunden gedauert, bis wir sie an der Strippe hatten. Aber jetzt haben wir es doch geschafft. Dann ist auch noch. Ich bin halt nicht so eine Stripperin. Das stimmt. Wir sind alle traurig, aber wir können nichts dran ändern. Henning ist auch noch dabei. Jojojo, Steinmeier is not my president. Dann Henrik. Ja. Omata Satt. Und Rocky Balboa, der Elfenbeauftragte. Und der dickste Mann Deutschlands. Der dickste Mann Deutschlands. Seit kurzem, congratulations. Ja. Thank you hast very schon, much. Hast du schon von Rainer Kallmund den Wanderpokal übergeben bekommen? Den Rollpokal. Der Rollpokal. Da kommt Großes auf mich zugerollt. Ja, ich weiß noch, als Harry Weinfurt den damals an Rainer Kallmund übergeben musste, nach dem Slimfast-Katastrophe, muss man eigentlich sagen. Ja, ja, das hat für ihn den finanziellen Ruin bedeutet. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Wenn man seine Karriere auf dem Dicksein aufbaut, dann ist das natürlich auch schwer, ne? Man muss sich das stimmt. Das zweite Standbein ist immer wichtig. Gerade wenn die Standwampe nicht mehr da ist. Der ruht sich auf seinem Bauch aus. Ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht und verlegen und konnte nur Ja sagen, als ich vorgestellt wurde, weil die Geschichte, dass Becker keine gute Stripperin ist, die ist ja wohl erlogen. Denn mir hat letztens meine Freundin erzählt, dass sich Becker ihr vorgestellt hatte, indem sie gesagt hat, guck mal hier, meine neuen Nacktbilder. Stimmt das, Becker? Was? Die Geschichte fand ich auch ein bisschen komisch. Was? Oh, Henrik, das ist aber jetzt ganz billig. Also es ist möglich... Aber ich glaube nicht, dass es so war. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Oh. Ja, aber ich, also es ist, ja, vielleicht, ja, ne? Ganz viel Kopfkino für unsere Hörer. Ja. Zwei nackte Asiatinnen und die eine ist, nee, die eine ist gar nicht nackt. Die sind ja gar nicht Niemand nackt. Niemand ist nackt. Das sind keine nackten Asiatinnen. Also das ist schlechtes Kopfkino, was du hier machst. Zwei nackte Asiatinnen, die nicht nackt sind. Genau. Das ist ein bisschen abstraktes Kopfkino. Das ist ein Koran. Es ist, glaube ich, französisches Kopfkino. Oh. Sind zwar alle nackt, aber es ist nicht sexy. Ja, eher so ein bisschen eklig und man fühlt sich schlecht dabei. Ja, wie im Real Life. Waren das Fotos von mir oder von wem? Ich glaube von dir. Aber ich frage das nochmal nach und berichte dann in der nächsten Folge. Richtig. Weil ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich ganz viele Frauen fotografiert. Mich aber nicht. Ach so. Also es kann sein, dass... Ne? Ich bin ja kein Schlamm. Ich glaube, das hast du aber auch im Vorfeld denen gesagt und das nicht einfach nur so heimlich gemacht. Doch. Ich bin immer in die Umkleide und habe eine total unauffällige Canon auf meinem Kopf gehabt. Na, dann ist ja gut. Jetzt, es tut mir leid, wir sind jetzt ein bisschen in die Folge so reingestolpert, aber eben kurz vor der Aufnahme, wo einige dachten, dass wir schon aufnehmen, wurde auch in den Raum geworfen, dass gestern die 1000. Folge Tatort kam und das will ich endlich mal kurz verifizieren. Stimmt das? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Taxi nach Leipzig. Hä? Remake. Taxi nach Leipzig. Ah, Remake von der ersten Folge. Ja, ich hoffe, die waren dann aber auch mit Götz-George. Ich habe es nicht gesehen, weil ich gucke das nicht, wenn ich nicht muss. Manchmal muss ich, aber dieses Mal nicht. Na toll. Also können wir gar nichts dazu sagen. Also kann ich gar nichts dazu sagen. Nein. Und das ist ein gutes Thema. Das ist auch genau das, was der Tatort verdient hat. Und es ist auf demselben Level wie unsere anderen Themen an Recherche. Das ist wohl wahr. Wir haben von Arbeitskollegen gehört, dass es das gibt. Ja, wir waren postfaktisch, bevor es alle anderen waren. Ja. Also sind wir jetzt in der besten Gesellschaft angekommen. Wir sind die beste Gesellschaft. So gut wie noch nie. Wenn man unseren Hörern Glauben schenken darf, dann ja. Denn wir haben wieder ganz viel Lob bekommen. Habt ihr das zufällig gesehen? Ich lese doch sowas nicht. Also so ein Schwachsinn. Roger liest die Kritiken nie. Nee, da darf man sich nicht beeinflussen lassen als Künstler. Richtig. Also das muss Künstler. Völlig von einem abprallen. Das gilt aber nur für negative Kritiken. Ja, die anderen muss man vielleicht aufnehmen in sich, wie eine riesige Amöbe. Ich habe die E-Mails alle ausgedruckt und über mein Bett geklebt. Mhm. Ich habe mir die ins Büro gehängt. Auf die Toilette gehängt. Neben den Sister Who-Kalender. Ja, da haben wir doch mal die relevanten Lieblingsorte aller aufnehmenden Personen. Bett, Büro, Toilette. Das ist sozusagen das menschliche Leben in einer Miniatur abgebildet. Ja. Ja, wenn wir dann mal im Miniatur-Wunderland einziehen können, dass wir dann so entsprechend aufgebaut werden für uns. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass mir Henning netterweise, ich glaube auch uns allen, wieder E-Mails weitergeleitet hat von unseren Hörern. Zum Beispiel klar. Von Kirsten, deren E-Mail uns schon erreicht hat, glaube ich, bevor die letzte Folge überhaupt veröffentlicht wurde. Aber natürlich haben wir sie nicht vergessen. Wir vergessen nie jemanden bei unseren Ursprungsnamen. Haben wir noch nie, werden wir noch nie. Nee. Da sind wir immer besonders hinterher, dass da jeder seinen Namen kriegt. Und sie hat uns geschrieben, hallo ihr Lieben, wie schön, dass ich euren Podcast nach einem Jahr wiederentdeckt habe. Als ich letztes Jahr das Handy gewechselt habe, habe ich durch ein schlechtes Backup meine Podcast-Liste per Hand wiederherstellen müssen. Und dabei seid ihr untergegangen. Kann ich verstehen, weil das ist mir persönlich selber passiert. Ja, das ist mir auch schon das eine oder aber andere. Aber an die Oxys hast du noch gedacht, Ja, dann, na klar. Schlimm, doch jetzt habe ich euch wiedergefunden. Gerade bei der letzten Folge war ich sehr amüsiert, da ich bei Uwe Boll immer an Timo Boll gedacht habe und das passte irgendwie nicht. Wer ist das denn? Ein Tischtennisspieler. Wenn die besten Witze im Podcast dadurch entstehen, dass der Hörer nicht kapiert, worum es geht. Dann haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Timo Boll, jetzt erst hat er Tischtennis gespielt und dann hat er einen Film über einen Amoklauf gedreht. Ja, ich stelle mir das auch schön vor, wie Timo Boll den Film Amoklauf dreht. Beim Promi-Boxen. Fun Fact, Timo Boll hat früher auf dem Schulhof immer nur mit dem Atlas gespielt und hatte keinen eigenen Tischtennisschläger. Aber ich fand es dann andererseits wieder schön, als ich gesehen habe, dass... Mit dem Dirk? Ja. Mit welchem? Genau. Es gibt keinen anderen. Nee, aber dann so einen Monat nach unserem Podcast, wo Roger die Breaking News gemacht hat, dass Uwe Boll jetzt keine Filme mehr macht, kam das ja auch auf allen großen Videospielseiten. Bei Kotaku, bei Eurogamer und so. Polygon. Die haben alle von uns abgeschrieben wieder. jpgames.de, Uncommon Taste, überall. IGN Deutschland, IGN Italien. Und so weiter. Anyways, deswegen bittet sie jetzt um einen Ursprungsnamen. Und bedankt sich und wünscht uns weiterhin viel Spaß. Haben wir. Dankeschön. Deswegen ist Kirsten jetzt Tanamaru. Das ist ein ziemlich guter Ursprungsname. Ja. Klingt wie ein griechisches Gericht. Das klingt wie... ein Uso noch dazu. Die zweite Stufe vom Kobayashi Maru Test. Erst muss man den Kobayashi Maru bestehen und dann muss man den Talamaru bestehen. Der ist viel schwieriger. Meinst du wirklich, dass Kirsten so eine schwierige Person ist? Nein, sie ist herausfordernd. Okay, dann schrieb uns Katrin kürzlich, Oma Tasat, da muss ich leider Kota Akko widersprechen. Er ist nicht der letzte Stammhörer ohne Ursprungsnamen. Ich habe mich noch länger vor der Wahrheit verschlossen, die da lautet, dass man ohne einen solchen im Leben einfach auf keinen grünen Zweig kommen kann. Vor allem nicht in Tübingen. Oh, ja, das stimmt. Dabei sollte es eigentlich hier am einfachsten sein, auf einen grünen Zweig zu kommen. Aber wenn es hier schon nicht gelingt... Ins Franzviertel ziehen. Also diese Fetische werden immer seltsamer. Also Asche auf ihr Haupt, demütig bietet sie um einen Ursprungsnamen. Den habe ich gechannelt. Und zwar... Ratusha. Ist auch nicht schlecht. Extra noch nach Atlantis. Das ist auch nicht schlecht. Außerdem droht sie an... Also nee, sie sagt, sie bezahlt auch dafür, aber die sind kostenlos. Einmal dadurch, dass sie... im Prüfungsamt bei mir vorbeikommt, um zu gucken, ob es wirklich einen Sister-Who-Kalender an der Wand bei mir gibt. Da muss ich sie leider enttäuschen, denn ich arbeite nicht mehr im Prüfungsamt. Jetzt kannst du es ja verraten. Ja, jetzt kann ich es verraten. Ich bin jetzt bei der Uni. Ich bin jetzt weiterhin bei der Uni. Genau, aber nicht mehr im Prüfungsamt. Deswegen kann mich keiner mehr besuchen. Und zweitens lädt sie uns alle ein, also die sich am nächsten Samstag in Tübingen befinden, also irgendwann so 2 Wochen, bevor die Folge rausgekommen ist, zu ihrer WG Futurama Party. Oh, das wäre schön. Sagst du, schreibst du auch die Adresse im Podcast? Das ist in der Derendinger Straße. Und zwar um 9:30 am 19.11. Ich kann das ja sagen, weil wenn der Podcast rauskommt, ist die definitiv schon vorbei. Das kann sein, ja. Ja, ich bin, glaube ich, der Einzige, der dann in Tübingen bin. Und das Problem ist, ich habe noch nie eine einzige Folge Futurama geguckt. Das soll nicht das Problem sein. Das klingt nach einer faulen Ausrede. Naja. Also du bist eigentlich der perfekte Philip J. Fry. Das ist echt, ne? Ist das der, der zurück in die Zukunft muss? Das ist Marty aus, ne? Ja. Das ist Marty aus Zurück in die Zukunft. Genau. Ja, na, mal gucken. Vielleicht komme ich, vielleicht schreibe ich es einfach mal so in Facebook bei Was geht heute in Tübingen in die Gruppe und frage, wer noch mitkommen möchte. Und dann gucken wir mal. Aber nee, ich finde das immer sehr nett. Auch wenn das ein bisschen komisch ist, dann immer, wenn das echte Leben in das virtuelle Podcast-Leben überschwappt. Da kriegt man Angst. Naja. Ja. Die lieber nicht zur Murder-Party. Ja. Also da wären wir ja wahnsinnig, wenn wir das machen. Ja, das stimmt. Wir leben sicher in unserer Anonymität. Genau. Wenn es wieder heißt, Futurama-Party artet wieder aus. Wir haben es doch alle vorher gewusst. Ich wäre Dr. Soldberg. Lass mal die Ursprungsnamen. Nicht schlecht. Präsentiert von... Vom Supermond. Von dir selbst. Müller Bio. Müller Bio, 30% off. Schlechteste Werbung. 30% off für 30% mehr Bio. Wenn man an der Kasse sagt, Humoralpathologie. Das muss man genau an der Kasse sagen, dann kriegt man doppelt Payback-Punkte. Ja. In Form von seltsamen Blicken. Bei allen teilnehmenden Partnern. Ja. Man erkennt sie an der Humoralpathologie-Kaffeebechertasse beim Verkäufer. Ja. Das ist zu kompliziert. Wer macht eigentlich noch Payback von euch? Macht noch jemand Payback? Ich bin nämlich... Mit Mel Gibson? Ach, okay. Weil ich stehe nämlich immer in der Kasse bei Rewe und gucke dann noch vorm Bezahlen, ob ich nicht wieder E-Coupons aktivieren kann, damit ich 5-fach Punkte kriege. Damit ich mir wieder ein Messerset kaufen, eintauschen kann. Das ist nicht kompliziert. Ja, genau. Oh, schade. Ich mache immer nur bei Penny aufrunden, bitte. Das ist sehr praktisch, wenn man kein Kleingeld haben möchte und das lieber spendet. Ja, super. Ja, und die machen dann wirklich, also da denken die Leute, wow, der muss das ja haben. Wenn man zum Beispiel 1,71 Euro bezahlen muss und dann sagt man aufrunden bitte und dann, was, 9 Cent? Das macht doch keiner. Ich habe das auch noch nie gemacht, dieses komische Aufrunden. Kann man dann noch aufrunden? Ich habe das paar Mal gemacht. Bitte auf den nächsten Euro oder so, kann man das auch machen? Hast du das mal probiert? Nee, das geht glaube ich nicht. Ich habe es noch nicht probiert. Ich mache das eigentlich täglich mit dem Aufrunden. Aha. Ja, also weil wenn man Gutes tut, sollte man das möglichst in einem Podcast immer sagen. Mm, ja, so haben einmal wir. Abrunden, gerade wenn man so generös ist. Das ist nett von dir, dass du jeden Tag bis zu 9 Cent an Bedürftige spendest. Ja. Genau, an Kinder. Aber ich habe es noch nicht probiert. Bitte mal auf den nächsten 100er. Zwinker. Vielleicht zu Weihnachten. Dann statt Brot für die Welt aufrunden bei Penny. Ja, kannst ja so auch ein bisschen deine soziale Dominanz beweisen. Ich stand euch bei Aldi an der Kasse und da hat sich die Dame vor mir beschwert, dass das Wechselgeld zu dreckig sei. Oh. Naja, aber war es jetzt auch ziemlich dreckig, oder? Das war ganz regulär. Es war einfach Geld. Deswegen kaufe ich auch nicht so gern bei Aldi ein oder bei den Discountern an sich. Ich widerspreche mir gerade, weil ich ja immer bei Penny einkaufe. Aber die haben ja keine extra Stelle, die das Wechselgeld poliert. Und die machen nie eine zweite Kasse auf. Daran wird halt gespart. Ja. Sag mal, gibt's den kleinen Supermarkt noch neben dem Löwen-Dingsbums da beim Veggie? Nee, ich verstehe kein Wort. Die Veggie-Bar. Ja? Ja. Ne? Die Veggie-Bar. Gegenüber vom X. Ja. Da gab's doch so einen kleinen Supermarkt dann, weil der Penny zugemacht hat. Ach so, ich glaube, vielleicht ja. Okay. Hier habt ihr es zuerst gehört. Humoralpathologie, der Infopodcast. Hot News. Vielleicht gibt es den. Aktuelle News aus Tübingen. Okay. Wo wir gerade beim Thema Karneval sind. Ja, ist er jetzt endlich wieder. Ja, Karneval. Seit 3 Tagen. Ist das nicht gerade erst vorbei? Nein, es geht jetzt erst los. Das war Halloween. Ach stimmt, 11.11. Ich erinnere mich. Ja, bei uns war es interessant. Da gab es nämlich dann Pfannkuchen. Also halt Berliner. Anscheinend isst man hier zum 11.11. Berliner. Mhm. Und dann ja, kam ich auf die Arbeit. Da erschallte aus dem MacBook das Hier irgendwie die Dörner oder sowas. Viva Colonia. Aber man musste Pfannkuchen essen. Oh nein. Und man musste. Und ja, das war mir nicht bewusst. Und ich hatte natürlich sowohl ganz schlechte Schnürsenkel als auch eine hässliche Krawatte an. Aber niemand hat es abgeschnitten. Das heißt, ich sah den ganzen Tag total dumm aus. Naja. Ja, aber das ist doch an Rosenmontag erst mit der Krawatte. Weiberfastnacht. Also jetzt bitte. Also ja, aber... Ist das nicht das Gleiche? Kann man nicht einfach, um sicher zu gehen, jeden Tag die Krawatte abschneiden? Ja, finde ich. Das ist jetzt das feministische Statement von Henrik. Aber ich glaube, das Einzige, was schlimmer ist Karneval durch den Berliner Filter, wo dann nur das Allerschlechteste rüberkommt. Ja, hier gibt es ja nicht. Ja, hier gibt es nur Pfannkuchen. Karneval der Kulturen. Das stimmt. Und das ist einfach nur, man ist draußen, es ist ganz heiß, es sind ganz viele Leute. Und wenn man keine Drogen nehmen will, ist es scheiße. Also wie Berlin generell, das Erlebnis. Groß und Ganzen, ja, wie Berlin wieder in der Miniatur. Genau, oder wie regulärer Karneval, nur dass man nicht friert. Das stimmt, das stimmt. Ja, das ist auch eine schlechte Idee. Karneval ist immer, wenn es kalt ist. Genau wie Kohlfahrt. Und das ist cool. Ja, stimmt. Kohlfahrt. Mhm. Da will ich auch die Einladung aussprechen an alle. Könnt ihr jederzeit entweder im Dezember oder im Februar vorbeikommen, dann gibt es schönen grünen Kohl hier. Roger. This girl gets it. Aber wir wollten gerade über Fasching sprechen. Ja, zufällig, da es jetzt gerade um Fasching geht, habe ich zufällig einen schönen Flyer im Briefkasten gehabt. Der schaut vorne ziemlich lustig aus, aber wenn man reinguckt, ist es ziemlich gruselig. Also ich möchte mal beschreiben, wie der Flyer aussieht. Das ist zum Aufklappen und vorne drauf steht die tollen Tage, Fastnacht, Karneval, Fasching. Nur mal, damit das auch in ganz Deutschland gültig ist. Und dann ist da eine bunte Fliege mit Punkten drauf und so eine, man sieht so bunte Locken und Luftschlange und Konfetti und eine bunte Brille. Da schaut alles sehr lustig aus. Und eine Clownsnase ist da auch noch. Also jemand hat einen Clown zerlegt. Anscheinend. Und wenn man das dann aufmacht, dann steht da, jeder Mensch sehnt sich nach dem Himmel, aber unsere Sünden versperren uns den Weg. Und dann weiß man schon gleich, woran man ist. Ja, ganz schöner Twist. Ja, echt. Bait and switch. Total schön. Also ich habe gedacht, ich lese euch ein bisschen was vor. Das meiste ist halt so normales Höllenblabla. Aber ich finde, das ist sehr schön, also schön geschrieben. Es ist ein schönes Stück Prosa. Ich dachte, ich lasse euch mal alle dran teilhaben. Ach, voll gut, heute wird eine Prosa-Folge. Ich merke das schon. Ja. Sich freuen, Feste feiern, Spaß haben, Ausrufezeichen. Wer möchte nicht dem grauen Alltag entfliehen? Und da kommt Karneval vielleicht gerade recht? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Doch bevor Sie sich ins Getümmel stürzen, sollten Sie einige Hintergründe der Narrenzeit in Anführungszeichen kennen. Wie alles anfing. Etwa im 13. Jahrhundert wurde das Kirchenvolk jährlich zur Fastnachtsspielen zusammengerufen. Man engagierte verkleidete Gaukler, um das sündige Treiben gottloser Menschen darzustellen. Zur Abschreckung. Und zur Abschreckung ist ein eigener Satz. Punkt. Zur Abschreckung. Punkt. Um den Unterschied zwischen dem Reich der Finsternis mit dem Teufel und dem Reich des Lichts mit Gottes zu verdeutlichen. Ist auch ein eigener Satz. Doch die Menschen fanden großen Spaß daran, einmal richtig zu sündigen. Anstatt davor zu warnen. It's wie The Purge. Verrückt, ne? Ja. Ist ganz schrecklich. Anstatt davor zu warnen, entwickelte sich ein Brauchtum, das Sünde, Unmoral und finstere Mächte verherrlicht. Deshalb gehören zur Fasnacht furchterregende Fratzen. Ja, die habe ich schon oft gesehen. Kann ich bestätigen. Die Furchen. Der Höhner. Ich fange den Satz nochmal von vorne. Der Höhner zum Beispiel. Deshalb gehören zur Fastnacht furchterregende Fratzen, Hexen, Teufel und andere finstere Wesen. So verstehen wir auch, warum die Karnevalszeit Narrenzeit genannt wird. Nee. Es sind die Narren oder die Toren, die behaupten, es gibt keinen Gott. Und das ist ein Zitat aus der Bibel, nämlich Psalm 14. Das steht in der Bibel, sagt er, um zu erklären, was dieses Psalm in der Klammer bedeutet. Sie bezeichnen die Menschen als Narren. die auf ihrer Suche nach Glück, Gott und seinen Geboten bewusst ignorieren. Tatsache ist, dass der Karnevalsspaß, auch in Anführungszeichen, oft unter die Gürtellinie geht. Oh. Bis hin zur Gotteslästerung. Oh. Alkoholisiert und versteckt hinter der Maske gibt es keine Tabus. Doch wenn sich die Menschen in Sünde verstricken und ihren Schöpfer beleidigen, hat der Spaß ein Ende. Ja, wie bei Ice White Shot. Ausrufezeichen. Ja, daran muss ich auch denken. Ich habe auch gedacht, dieser Mensch, der das geschrieben hat, der war wahrscheinlich einfach noch nicht bei Karneval. Der war noch nicht bei Karneval. Der war noch nicht bei Karneval dabei. Der kennt keine Karnevals. Der Verfasser des Textes heißt Peter Bronklick und der Flyer ist von der Stiftung Missionswerk Werner Heukelbach. Das ist eine Schweizer Organisation, die kann man unter heukelbach.org besuchen und es ist einfach so eine reguläre christliche, ziemlich gut aufgemachte Seite. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt und da gibt es lauter so Testimonial-Videos quasi, wie die Leute erklären, wie sie von Party machen und Atheismus zu Gott gefunden haben. Und das ist dann, ja, ne, das kann man sich mal angucken, wenn man mal will, muss man aber nicht. Und ich habe mich dann ein bisschen im Internet herumgetrieben und geguckt, was denn andere so christliche Seiten über Fasching sagen. Und habe festgestellt, dass Kreuz.net gar nicht mehr existiert. Was? Oh. Wahrscheinlich vom Verfassungsschutz endlich gesperrt worden. Endlich. Finde ich jetzt einfach mal. Aber ich habe was Schönes gefunden, nämlich christliche-mission.ch. Und man kann ja sagen, was man will über die Schweizer. Aber christlich sind sie, ne? Also, sehr schöne Sachen fand ich da bei christliche-mission.ch. Und da ist ein ganz langer Text mit verschiedenen Fragen und Aussagen über Fasching und dann die Antwort drauf. Und dann ein Bibelzitat und dann quasi die Zusammenfassung dazu. Also ein und, Quiz. Da möchte ich ein Quiz, das sich aber selber quasi beantwortet. Und am Ende, das fand ich ganz praktisch, gibt es praktische Tipps für Eltern, wie sie mit Fasnacht und ihren Kindern umgehen müssen. Oh Gott, da dachte ich, die armen vielleicht Kinder. Ist das für den einen oder anderen was. Aber zuerst möchte ich euch so ein paar schöne Antworten zu ein paar schönen Nicht-Fragen vorlesen. Harmloses Verkleiden? Fragezeichen. Zitat. Niemand wird übrigens angegeben bei diesen Zitaten. Also es sind einfach nur Zitate von Menschen, die das anscheinend irgendwann mal gesagt haben. Vielleicht. Also, Zitat. Das Spiel mit Verkleidungen, mit fantastischen Rollen, mit einem anderen selbst ist nichts Verwerfliches. Für Kinder steht diese Seite des Faschings im Vordergrund. Sollen sie sich als Clowns, Indianer oder grüne Aliens verkleiden? Solange die Maskerade nicht zum Konsumzwang wird, spricht nichts dagegen. Ja, zu Indianern ja, das, brauchen wir nichts zu sagen. Da sagen wir mal gar nichts zu. Genau. Das zweite Zitat ist, die Angst, Hexenmasken und Teufelskostüme würde zum Okkultismus führen, wurde durch die praktische Erfahrung nicht bestätigt. Puh. Da war ich auch echt beruhigt, ne? Die Antwort dazu von der Seite, nehme ich an, ist, durch Dekorationen, Verkleidung, Sprüche und Namen machen sich die Menschen über die geistliche Welt der Finsternis lustig und locken sie durch ihr, wenn auch unwissendes, lächerliches Verhalten an und provozieren die Aktivitäten der Dämonen. Kein Wunder, wenn aus diesen festen Ausschweifungen Unreinheit und Gewalt verschiedener Arten resultieren. Nee, kein Wunder. Das ist die Antwort. Gewalt verschiedener Arten. Was gibt's da so für Arten? Ja, Lärmbelästigung, Schlager. Verschiedentliche, so ein Potpourri. Anscheinend alle, nehme ich an. Jetzt habe ich noch irgendwo... Moment. Also so eine Stille, die punktiert ja auch so eine Aussage. Ja. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Ich habe ein bisschen Schiss vor Fasching gerade. Naja, ich sag mal so, also ich lebe auch ohne dicke Kohle in Saus und Braus und 4 Scheine kriege ich immer aus dem Automaten raus. Ja, 4-5-Euro-Scheine vielleicht. Ja, manchmal kann man das ja auswählen, ne? Ja, leider kriegt man nie 5-Euro-Scheine, man kriegt immer nur einen 50er. Ja. Egal, was man abhebt. Ja, ich gebe 10 Euro hin und sagt den nächsten möglich. Ja, 50 Euro. Okay. Ich habe es gefunden. Dann Kinderfastnacht, praktische Tipps für die Eltern. Wir müssen unseren, also das ist jetzt einfach wirklich, das sollen die lieben Schweizer Christen, damit sollen sie quasi ihre Kinder auf Fasching und Fastnacht vorbereiten. Wir müssen unseren Kindern keine Alternative zur Fastnacht bieten. Klammer auf, verkleiden als Indianer oder Clown kann man sich das ganze Jahr hindurch. Klammer zu. Nee. Stimmt. Gut. Ja, aber. Als Killer-Clown. Ja, als Killer-Clown oder als... Als Killer-Indianer. Als Chinese. Der macht eigentlich heute als Thema Killer-Clowns. Das müssen wir ja machen. Das ist unsere Verantwortung als skeptischer Podcast. Stimmt. Nee. Keine? Nee, jemand anders. Okay, dann mache ich das nachher noch. Das machen wir bei Hoaxilla. Machen wir vor allem bei Hoaxilla. Ja, machen. Gastauftritt. Da kommt auch noch der schöne Satz dazu, okkulte Praktiken brauchen keinen Ersatz. Richtig, sehe ich auch ja. so. Ja. Kann ich mich hinterstellen. Finde ich auch ganz wichtig bei kleinen Kindern. Das Gebet für unsere Kinder ist das Wichtigste. Besonders, dass wir sie während dieser Zeit immer wieder unter den Schutz des Blutes Jesu stellen. Und um Bewahrung beten. Das klingt gerade nach einer okkulten Praktik, Becker. Ja, das klingt super okkult. Also ich weiß ja nicht, naja geht. Einzelne Punkte mit den Kindern durchgehen, weshalb die Teilnahme an Fasnacht nicht gut ist. Dann Hinweis auf Jesus, das fand ich echt schön und total, also nachvollziehbar. Es passt nicht zu Jesus, eine intensive Glaubensbeziehung zu haben und auf ein Fest zu gehen, bei dem er nicht nur nicht geehrt wird, sondern mehr oder weniger leichtherzig auf geistliche Kräfte Bezug genommen wird, vor denen Jesus im Neuen Testament ausdrücklich warnt. Und jetzt, um das Ganze mal zu verdeutlichen, wenn jemand einen Freund hat, geht er auch nicht auf ein Fest, wo alle über den Freund lachen und ihn verspotten. Also, doch, das mache ich immer. Das wird ja ausschließlich bei Fasching gemacht. Ja, genau. Und dann habe ich verstanden, was Fasching ist. Fasching ist ein großes, komm, wir machen uns alle über Jesus lustig fest. Mhm. Wieso hat mir das denn niemand gesagt? Ja. Deswegen ist die CDU da auch gar nicht hinter. Da gibt es keinen einzigen Politiker, der das feiert. Mhm. Überhaupt nicht. Das sind alles, das wäre ja okkult alles, ne? Und dann ganz zum Schluss, weil über viel Hetze und sowas geredet wurde, den Kindern keine Angst machen. Die Gefahr aber auch nicht verharmlosen, sondern auf die Macht und Überlegenheit von Jesus Christus hinweisen. Ja. Jetzt würde ich sagen, sind wir alle gut vorbereitet auf Fasching. Die Faschingszeit kann kommen. Jetzt wissen wir, was zu tun ist. Genau, wir wissen jetzt, was zu tun ist. Krawatten abschneiden. Kräftig über Jesus lachen und das machen, was alle machen. Jesus hätte es auch so gewollt. Er hätte einfach die andere Wange hingehalten. Sonst wäre er ja wieder für nichts gestorben. Zum Knutschen hätte er die andere Wange hingehalten. Ja, ja, den kennen wir doch. Und für die Kamelle. Richtig. Kamelle. Die armen Kinder. Die heiligen drei Könige, die auf Kamelle ritten. Alles ein Übersetzungsfehler, Roger. Ja, ja, das ist theodisch. Oh, wie schön. Ja, das war mein kleiner Ausflug in die christliche Welt des Fastnachts. Wieder was gelernt. Das war mir jetzt nicht so klar, dass das so ein verpöntes Ding ist. Ja, ist es wahrscheinlich auch nicht. Nur so drei Verrückte im Internet. Ach so. Na gut, aber auch die von der Stiftung Werner Heukelbach. Ja, auch die, ja. Und ich habe danach geguckt, auf der Website gibt es gar nichts zu diesem Thema. Ich glaube, das hat vielleicht einfach der Herr Peter Bronklick selber herausgegeben. Aha, jetzt kommt's raus. Vielleicht wissen die das gar nicht. Na gut. Ja. Jetzt haben wir wieder einen Public Service geleistet. Und so, und jetzt kommt Tim mit dem Traum der Woche. Woche. Nun, dieses Traum habe ich innerhalb vieler Jahre schon sehr oft geträumt. Was das Lachen gibt. Oh, das ist einfach so schön, Tim. Endlich mal wieder ein Traum. Nach dem Motto, alle Jahre wieder. Mittlerweile kenne ich im Traum den Traum auch, kann jedoch nicht handeln oder ihn ändern, nur weiß ich immer schon, was passiert. Es beginnt immer in einer Stadt, wo ich flüchte und in ein Gebäude gehe, weil es dort sicher ist. Eine große Halle voller Menschen und Stimmen. Ich gehe meist in Seitenaufgänge, wo alles beginnt. Die Aufgänge und Räume sind übrigens alle sehr eng. Etwa 10 Personen könnten Namen beisammen dort stehen. Die Aufgang ist rund, wie eine Wendeltreppe eben ist. In der Mitte kann man hoch oder auch runter sehen und es ist egal, wohin unendlich weit. Warum schreibt man nicht einfach, da ist eine Wendeltreppe, anstatt zu schreiben, es ist ein Aufgang? Wie eine Art Wendeltreppe. Ja. Entschuldigung, wieso ich das so albern finde. Das ist eine schöne räumliche Beschreibung. Man kann hoch und man kann runter gucken. Das funktioniert also im Traum. Das ist schön. So. Alles dort ist bläulich silber und von warmem blauen Licht durchflutet. Man hört leise Stimmen, die ruhig klingen. Alle schweigend ins Gespräch vertieft. Ja. Ja. Alle paar Aufgänge sind Türen zu den Stationen oder Fahrstühle. Ich ging die Treppe hinaus und sah einen Fahrstuhl. Auch er war innen rund, quasi wie eine Säule. Er war hell, aber nicht für Menschen gedacht, sondern eher für Fracht. Ich wollte damit fahren, aber ich wusste, dass er mich nicht hält. Er schwankte stark, aber das war nicht beunruhigend. Ich wollte eigentlich nach unten, um hinauszukommen. Ich ging also aus dem Fahrstuhl und betrat eine Tür. Wieder ein runder Aufgang und 3 Türen dahinter, eine war verschlossen, da war ein Zettel, der Raum war für den Dozenten Professor und seine Studenten Stefan I. Stefan I. Für den Dozenten Professor. Vielleicht heißt er Herr Professor mit Nachnamen. Ich denke. Jeder Professor hatte einen Studenten, es war quasi die Elite. Ich betrat einen Raum, wo ich nicht gesehen worden bin. Ein Kernspalter war dort riesig und auf mich gerichtet. Er war silber und glitzerte sehr stark. Der Professor des Raumes redete mit seinem Schützling. Ich ging hinaus und betrat einen runden Lehrsaal. Auf der Tafel standen Namen von Menschen, die im Gebäude waren. Die Namen bewegten sich immer und zeigten an, wo wer gerade ist. Neben der Tafel war eine Tür. Ich stand vor der Tafel, dort war ein Schreibtisch einer Japanerin, ihr Nachname war ungefähr Shino oder Shisame oder sowas. Sie kam herbei und telefonierte. Sie warnte mich und sagte, dass alles gleich vorbei wäre. Ich verstand nicht, wieso. Sie sagte, dass diese Tafel alles überwacht, den Zustand der Menschen. Sie konnte also sehen, was kommt. Ich fiel zu Boden und krampfte extrem. Mein linker Arm schnürte sich fest zu. Und auch um meine Brustkorb wurde es extrem unschön. Sie blieb dort und sagte, ich müsste mich beruhigen. Es sei alles unter Kontrolle. Ich versuchte, den Riemen unter der Brust zu lösen und versuchte, noch Luft zu schnappen. Ich war sehr panisch. Irgendwann piepste es und der Raum füllte sich mit Studenten, die mir zusahen. Es ließ nach und ich musste mich entkleiden. Ich versteckte mich hinter einem Stuhl und wurde von einer jungen Ärztin mit in den Raum neben der Tafel gebracht. Sie hatte einen Karton voller Spritzen und bereitete eine vor, damit die Krämpfe aufhörten. Sie injizierte eine in meine Ader und mir wurde ganz heiß. Jedoch sah ich, dass sie die falsche Spritze hatte und auch das kannte ich aus den Träumen davor schon. Diese war falsch, aber es war okay. Es geschah nichts Schlimmes. Der Einstich tat sehr weh und zudem nahmen sie mir noch Blut ab. Es war, als sei ich ein Versuchsobjekt. Danach ging ich ganz normal aus der Tür und war wieder im Freien und wachte auf. Krass. Wow. Ich glaube, das ist gar kein Traum. War das der, ist das, das Ende des Traumes? Ich meine, das ist eine Erzählung von oder ein Zeugenbericht von einem Entführungsopfer von Außerirdischen. Und die Außerirdischen haben das so als Traum dem eingebläut. Das hört sich für mich auch so an. Also das ist wie bei Akte X. In der Folge mit dem Dozenten Professor und Stefan I. Das stimmt, genau Stefan. In dieser Folge. Das ist nur, damit sich die Menschen das irgendwie begreifen können, wurde das denen so vorgegaukelt von den Aliens. Das stimmt. Das ist ja für normale Menschen eigentlich gar nicht nachzuvollziehen. Von den grünen Aliens, Clowns und Indianern. Ja, am schönsten ist bei diesen Träumen sind immer räumliche Beschreibungen. Finde ich auch. Ja, super. Also ich kann ein bisschen was interpretieren, wenn ihr möchtet. Gerne. Also ich habe mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Ganz klar für mich ist hier die Angst vorm Tod und die Ohnmacht dargestellt. die Halle mit den Stimmen und so, das klingt für mich so wie so ein Valhalla. Also da, wo die Ahnen sind. Und das ist ja auch weil nicht auch für dich. Weil da auch Halle vorkommt. Weil was? Weil da auch Halle vorkommt im Wort. Ja, Valhalle. Genau. Ja. Das hast du gut observiert. Sehr. Also es ist so eine Mischung aus die Angst vorm Tod und die Hass auf die Elite. So die Uni-Elite. Und auch dieses Staatswesen, was alles überwacht, mit dieser Tafel, wo alle immer abgebildet sind, wo sie zu jeder Zeit sind. Was soll denn das überhaupt? Dann ist da so eine Asiatin, ne, hier, Big China und sowas. Big China. Das sind alles so latente Ängste. Also auch alles nachvollziehbar, ne? Ja. Ist ja alles gruselig auch. Muss man ja auch mal sagen. Dürfen. Die Krankenschwester, die diese Spritze setzt, die nicht so ganz richtig war, würde ich jetzt interpretieren als einen gescheiterten Todesengel. Und weil sie jede Nacht im Traum die falsche Spritze setzt, wacht er auch auf. Also wenn sie dann irgendwann im Traum die richtige Spritze setzt, dann wacht er vielleicht gar nicht mehr auf. Hm. Vielleicht ist es aber auch, war das eine Vorhersage auf die US-Wahl. Mhm. Oh ja, so, die Angst vor den Eliten, die Angst vor den Asiaten. Ja. Und was passieren wird, wenn das amerikanische Gesundheitssystem wieder zurückgefahren wird und die ganzen jungen Ärzte die falschen Spritzen setzen. Das wäre eine direkte Folge. Das macht viel mehr Sinn, Tim. Tim, ich finde, du solltest einfach ab jetzt meinen Job übernehmen. Das war viel besser. Und nein. Doch. Also, das kann niemand so gut wie du. Und ich sage auch nur, ist naja. Es Stefanie Punkt oder ist es Stefanie Fragezeichen? Ha. Ha. Stefanie. Versteht ihr? Habt ihr verstanden? Ja, hab ich nicht verstanden. Kannst du noch mal genauer erklären? Kannst du vielleicht ein Schaubild malen? Oh. Kannst du vielleicht eine interaktive Experience draus machen auf newyorktimes.com? Ja, können wir uns alle mal kurz in Google Wave einloggen, dann mal ich euch. Das heißt ja jetzt kein Apache Problem. Wave. Wie, das gibt's noch. Ja, ja, das gehört jetzt Apache. Mhm. Kann ich da auch noch Sudoku und Schach spielen? Boah, bestimmt. Also auf jeden Fall korrigiert das alles, was du schreibst, bis da steht, oh no, it exploded. Genau. kann ich das auch nutzen, kollaborativ japanische Texte zu übersetzen? Natürlich. Alles ist möglich. Das wäre was. Dafür eine Plattform. Zukunftsmusik. Wow. Mir haben alle die Deutungen oder auch Erklärungen dieses Traumes sehr gut gefallen und ich denke, jeder hat ein bisschen recht gehabt. Das ist ja langweilig. Einer muss gewinnen. Ja, richtig. Gut, dann habe ich gewonnen. Na gut. Im Zweifel schon, ja. Keine Einwände. Stattgegeben. Ja, das ist die Konstante. Ja, das ist einfach ein schöner Traum gewesen. Aber ich bin doch immer sehr fasziniert von den Träumen, die Leute haben. Und ich hoffe, dass wir immer noch einen weiteren Bekannten, der hier auch in Berlin wohnt, der auch seine Träume seit Jahren aufschreibt. Und die sind wirklich auch absolute Knaller, die... Könnte er mal hier referieren. Also ich hoffe mal, dass ich ihn hier mal an die Strippe kriege. Ne? Machen wir eine Schalte direkt live und dann. Das können wir ja, wenn wir die 60. Folge, das ist ja eine Live-Folge. Das können wir vielleicht mal als Gast. Das wird ja der 24-Stunden-Podcast. Ja, ist endlich live. Richtig. Yeah. Live in Berlin. Live aus Berlin. Ja. Und auch Tübingen und auch Köln. Und 2 Stunden West Coast, 2 Stunden East Coast. Ja. Ich wäre dafür, dass wir einfach das wirklich machen und die Location ist so irgendwo auf der Straße in Berlin. Setzen uns da einfach auf so kleine Hocker, die gleichzeitig auch Trommeln sind. Ja, am Kotti. Oh Gott, hoffentlich nicht am Kotti. Das ist echt die einzige Gegend in Berlin, die wirklich vollends scheiße ist. Ja, da liegt ja auch noch ein Hooligan, eine Frau im Arm und flennt. Ja, stimmt. Da ist Feierabend für die Straßengangs. Diese Stadt ist eben doch gar nicht so hart, wie du denkst. Kommt ihr erstmal ins dicke B. Oh Mann, der Schnee. Richtig. Im Sommer ist es schön, aber im Winter ist auch ja so nicht so, ne? Ist auch ganz schön. Ah, geht. Nur nicht schlimmer als im Sommer. Ist bei euch auch schon so kalt? Ja, scheiße kalt. Es ist eisig kalt. Minusgrade hat es hier. Minusgrade. Es ist super eklig. Vor allem, wenn man morgens um 4 auf die Straße muss. Absolut. Ist nicht schön. Aber in Stuttgart hat jetzt endlich der Uniqlo aufgemacht und da kann man sich schön mit Heat-Tech eindecken. Und zwar ist der Heat-Tech gerade zum reduzierten Preis erhältlich. Das ist eine, also das wissen nicht vielleicht alle Hörer, das ist die japanische H&M-Pendant-Kette. Die haben eine Faser erfunden, die einen wärmt. Echt? Haben die erfunden? Wow, Heat-Tech. Die erste Faser, die einen wärmt. Im Gegensatz zu Baumwolle. Kühlscherz angehabt. Ja, also im Sommer verkaufen die Aerism, das ist die Kühlvariante, und im Winter gibt es Heat-Tech. Ich hatte ja bisher nur Kleidung an, die mir dasselbe Temperaturempfinden wie nackt gegeben hat. Aber jetzt kann ich mich endlich wärmen durch Kleidung. Du musst nicht mehr dich nackt an andere Leute rankuscheln. Ja. Unter einem Bärenfell. Mit Pinguin. Und auch nicht mehr in eklige Tiere reinkriechen auf Hoth. Oh. Ja, ich kann auch Star Wars. Wie jeder Mensch auf der Welt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe Leute in meiner Klasse, okay, aber es sind auch so 16-Jährige, die haben noch nie Star Wars gesehen. Ja, dafür wurde jetzt ja hier Return of the Star Wars gedreht, der neue Film, der ja einfach nochmal Star Wars war, genau. Für alle, die noch nicht Star Wars gesehen haben. Star Wars, Return of the Star Wars. Wie hieß denn der nochmal? Das Erbeben der Macht oder so. Das Erdbeben der Macht. Force Awakens. Genau, das meinte ich. Nächstes Thema. Nächstes Thema, ja. Das nächste Thema, kommt von Henning. Ach so, ja, apropos eklig in jemanden reinkriegt. Ist jetzt schon sehr gut, dein Thema. Wie finde ich jetzt eine bessere Überleitung? Ja. Was ist noch besser als eklig in jemanden reinkriechen? Eklig aus jemandem rauskriechen. Richtig, und wer macht das? Babys. Ja, jetzt ist es mal Zeit für ein bisschen Real Talk. Und zwar, ihr kennt mich ja von dem allseits beliebten Themenabschnitt der Love Corner. Ach so, ich dachte The Real Donald Trump auf Twitter. The Real das Henrik. Auch, ja, natürlich. Ja, und was führt dazu, wenn man viel Liebe macht? Es kommt heraus, ein Baby. Ich dachte, genau. Infektionen. Ich dachte, das 50% auch. Leistungsminderung. Alles richtig. Nein. Aber ich glaube, Henrik wollte Babys. Nein, Henning war richtig. Henning wollte Babys sagen. Ich möchte auch Babys. Genau, also tatsächlich, ich bekomme ein Baby. Nicht ich selber. Es ist immer noch eine Frau, die dazu gehört, die hier nicht namentlich genannt wird. Aber ja, tatsächlich, es ist soweit. Sie heißt Mrs. Henning. Ja. Damit seine Freundin nicht erfährt, ne? Oh. Pfui. Also jetzt. Das besprechen wir nochmal off-air. Nein, und deswegen muss ich jetzt eine neue Rubrik ins Leben rufen. Heißt sie Henning's Dad's Corner? Die da heißt Baby Talk mit Henning. Ach, ist auch gut. Die heißt nicht. Ja, das wird jetzt alles umgehen. Baby Talk wieder. Die heißt nicht Hennings 50% Leistungsminderungskorner. 50% mehr Infektion in der Harnröhre, Henning. Oh, ja, das ist auch gerade ganz aktuelles Thema bei uns. Aber das ist schon too much information. Mhm. Also kriegen wir jetzt durch deine neue Rubrik eigentlich alle ein Baby. Ein Podcast-Baby. Ja. Schön. Das ist das Podcast-Baby. Und der Name wird natürlich auch on-air entschieden. Perfekt. Das habe ich schon abgeklärt. Also das, ich muss da noch mit dir reden, aber das ist schon okay. Das können wir schon Henrik machen. Darf den channeln, ja? Henrik, ja, muss ihn channeln. Muss ich channeln. Es geht ja, führt ja keinen Weg dran vorbei. Hat keiner mehr einen direkten Draht nach Atlantis. Das stimmt. Mhm. Ja, Schwangerschaft, ein schönes Thema übrigens, ne? Also der Moment, wo man rausfindet, dass man schwanger ist, das ist noch der einzig schöne Moment an der ganzen Geschichte. Danach geht's sofort los mit Terror und Angst, weil der Moment, wo man weiß, dass man schwanger ist, stellt man sich dann die Frage, oh nein, hätte ich vielleicht doch nicht 5 Gin Tonics letzte Woche trinken sollen auf der Karaoke-Party? Oder welche Sachen können jetzt alle zur Fehlgeburt führen? Etc. etc. Also alle Sachen. Ja, eigentlich alles. Mhm. In erster Linie... Die Antwort lautet alle Sachen. Ja. In erster Linie, vor allem Katzen und Matt. Matt? Also weil, Crystal Matt? Oder? Rohe Eier. Ja, Crystal Matt. Nein, ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal von Toxoplasmose gehört habt, aber das ist ja der heimliche Killer von allen Babys. Das heißt, ist nicht Gott der heimliche Killer von allen Babys? Ja, das auch, aber ich meine jetzt also offiziell in der echten Welt. Nee, also es gibt ja viele Gefahren für das noch nicht Geborene. Und ja, also Katzen und rohes Fleisch und roher Fisch etc. sind auf jeden Fall... Der Hauptgegner. Also das mit den Speisen war mir schon klar, aber das mit den Katzen musst du mir, glaube ich, nochmal erklären. Ja, weil die das irgendwie alle in sich tragen, weil die Katzen ja auch viel rohes Fleisch fressen, wenn sie jetzt rausgehen. Die fressen ja den ganzen Tag eigentlich nur Mäuse, kennt man ja. Und kleine Vögel. Und dann, wenn man natürlich dann mit dem Kot hantiert oder von der Katze gekratzt wird, hat man das auch. Okay. Und Toxoplasmose ist für den normalen Menschen nicht gefährlich, aber für Neugeborene. Oder für Embryos und Föten doch sehr. Also. Ist das gleiche Zeug, was Crazy Cat Lady Syndrome verursacht? Das weiß ich nicht. Was ist denn das für ein Syndrom? Ist das, wenn man auf Twitter auf einmal ganz viele Katzenbilder postet? Moment. Henning, erzähl einfach weiter. Das klingt auf jeden Fall so, wenn man sich infiziert, dadurch, dass an jemand kratzt, der rohes Fleisch isst. Ja, das ist irgendwie, wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt, ist wahrscheinlich super gering, aber es ist auf jeden Fall der große Dämon der Schwangerschaft. Und dann soll man sich nochmal beschweren, dass es in Deutschland verboten ist, die Katzen zu declawen und die einfach nicht rauszulassen. Ja, richtig. Oh Gott. Dann hätte man die Probleme nicht, die Amerikaner sind da weiter. Wie in so vielen Sachen. Immer nur vorwärts, nie zurück. Naja, und wie gesagt, man darf ja auch nichts Rohes essen. Deswegen ist jetzt immer das lustige Spiel. Ja. Henning, darf ich das essen? Also kein Salat mehr. Und ich muss dann, zum Beispiel muss ich dann wissen, ob Teewurst noch okay ist und Leberwurst. Und ich gehe mal davon aus, ja, ich denke schon. Weil eigentlich ist da ja abgekochtes Fleisch drin. Was man aber nicht darf, ist Tiramisu. Das ist ganz schlecht, weil das sind ja rohe Eier. Rohe Eier. Ganz kurzer Update. Mhm. Tatsächlich, Toxoplasmosis ist wahrscheinlich dafür verantwortlich für Crazy Cat Lady Syndrome. nämlich verursacht es ein bestimmtes Verhalten in Katzen, Ratten, anderen Säugetieren, auch Menschen. Und das führt dazu, dass Leute Katzen lieben. Und oh nein. Ja, und das ist das, je mehr Katzen du hast, desto mehr bist du dem quasi ausgesetzt und desto mehr liebst du Katzen, dann kaufst du mehr Katzen und dann mehr Katzenkot, mehr Toxoplasmosis. Ja, und dann sterben deine Babys ab und als Ausgleich dafür holst du dir noch mehr Katzen. Genau. Aber das habe ich auf medicaldaily.com gelesen, aber am Ende steht: So is Toxo the reason many people love cats? Possibly. The science is still 50-50. Okay. Also, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon so genau. Ja, aber das ist ja auch nicht das einzige Thema, was einen in der Schwangerschaft beschäftigt. Es gibt so viele Themen, das könnt ihr gar nicht erfassen. Das wisst ihr noch gar nicht. Da eröffnet sich eine ganz neue Welt. Zum Beispiel allein schon Kinderwagen ist ein riesiges Thema. Das ist schwieriger, als einen Gebrauchtwagen zu kaufen. Wirklich? Ich würde einfach sagen, Baby Björn und du bist settled. Ja. Baby Björn. Nein, leider nicht. Du musst ja wissen, welches Gestell für den Kinderwagen du willst. Ob du jetzt das Sportliche oder eher so ein Allround oder eher so City oder was auch immer. Cross Country. Oder und dann welche Griffe du willst, ob das Leder sein soll. Also in erster Linie steht der Komfort der Eltern im Vordergrund, nicht der des Kindes. Das kann ich schon mal verraten. Seltsam. Ist die Debatte noch aktuell, ob man Babys in Richtung der Fahrt setzen soll oder in Richtung der Eltern setzen soll? Nein, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Weil anscheinend, um mal dir noch eine Option, weißt du, weiter als Einstellung für deine Kinderwagenkriterien zu geben, es gab mal eine Diskussion darüber, ob es quasi ADHS fördernd oder nicht so fördernd ist, wenn man ein Kind in Fahrtrichtung setzt, weil dann hat es super viele Eindrücke und weiß nichts damit anzufangen. Wenn es aber in Richtung des Fahrers des Wagens sitzt, dann hat es immer quasi, dann hat es zwar auch Eindrücke, sieht aber immer quasi das Gesicht des Elternteils, was den Fahrer, was quasi fährt, und hat deswegen immer quasi ein Ruhepol. Ja, und auch quasi Reflexion, also so, um zu werten, so genau, okay, es ist alles okay, mein Papa, meine Mama schaut noch normal, die dreht jetzt nicht durch. Aber wahrscheinlich ist das alles Quatsch, Henning. Ich würde sagen, da ist die gesunde Mitte, das ist das Wichtige, und ich wittere einen Quickstarter für uns, wo wir so einen Babywagen-Pot bauen, den man dann so drehen kann, 180 Gibt's? Grad. Wie so schon. Bei Farming Simulator, die coolsten Träger, die können das auch. Ich bin ja mehr so für den Kinderwagen aus Kosovo Okami. Mit der Maschinengewehr. Ja. Das kriege ich wahrscheinlich nicht durch. Ja, viele Themen. Auch zum Beispiel, was für eine Tragevorrichtung. Man kann ja auch so Tragetücher und sowas kaufen. Da habe ich letztes Mal geguckt und da gab es so eine schöne, die sah so aus wie so eine Schutzweste. Mit Kevlar drin? Genau, das hatte ich Henrik dann auch geschickt. Weil bei mir auf jeden Fall sein Baby und gleichzeitig seine 9 mm umtragen und dann auch dabei cool aussehen. Man will das Baby natürlich auch vor Kugeln schützen. Ja, natürlich. Ich meine, könnte ja immer passieren, ne? Heutzutage sowieso. Mhm. Mehr denn je. Da gibt man gerne mal einen Tausender mehr aus. Genau, da legt man auf jeden Fall das Geld auf den Tisch, weil daran spart man. Better safe than sorry. Ja, und dann auch gutes Thema ist Geburtsklinik auswählen. Das ist auch so ein Thema für sich. Aber da habe ich jetzt zum Glück die Lösung gefunden. Und zwar gibt es in Köln gibt's eine Klinik, wo es ein FC Köln-Fanzimmer gibt. Das heißt, das ganze Zimmer ist in rot-weiß eingerichtet. Und da steht auch so ein Plastik-Hennis. Kann man da auch eine Wassergeburt durchführen? Eine Kölschgeburt. Und ich hab mich schon gefragt, ob wir dann das Zimmer nehmen können, ob ich dann den Hennis auch mit in den Kreißsaal nehmen darf, weil der muss dabei sein. Oh nee, das ist doch nur stressig für die arme Frau. Richtig. Aber gut fürs Baby, weil es ist erwiesen, wenn die kurz nach der Geburt einen Hennis sehen, kriegen die kein ADHS. Vielleicht. Ja, sind sie nur leicht lethargisch. Und das extra Gute ist auch, dass das Kind bei der Geburt schon seine FC Köln-Fan, seine Mitgliedschaft bekommt, seine Mitgliedsnummer. Mhm. Bei der Geburt. Ist das wahr? Automatisch, kann man gar nicht verhindern. Ist man gleichzeitig schon in der Kirche und im FC Köln. Das ist das Einzige, was safe ist, wenn man sicher gehen will, dass das Kind nicht dann doch Bayern München-Fan wird. Ja, man muss ja. Oder zum Teufelsanbeter. Man muss ja gleich da ansetzen. Ja, schöne Sachen alles. Aber immerhin habe ich als Vater ja den kleinen Bonus, dass in mir kein fremdsteuernder Parasit wohnt. Das ist schon was. Für 10 Monate. Aber dafür in deinem Haus für 20 Jahre. Ja, mal gucken, wie das so läuft. Ja, und ich habe mich halt auch gefragt, was kann ich denn tun als Vater? Wie bereite ich mich vor? Du könntest zum Beispiel dich bei einer anderen Krankenkasse oder deine unbekannte Freundin bei einer anderen Krankenkasse anmelden, wie meine Krankenkasse, wo ich erstens erfahren habe, dass die in der Schwangerschaft bis zu 100 Euro im Monat für homöopathische Präparate auch bezahlt. Wow. Weil Homöopathie kommt bei Schwangeren oder in der Szene total gut an. Das finden alle super. Ja, weil ist auch sanfter. Du kannst doch zu einer Hebamme gehen, die Ayurveda macht oder so. Habt ihr schon eine? Es ist Zeit. Gibt's auch Baby-Akupunktur? Oh. Also so Fötus-Akupunktur? Durch den Bauch hindurch. Das ist ohne Scheiß. Es sind viele Geburten im April. Ich weiß, wir haben eine Hebamme. Kein Stress. Kein Stress. Das haben wir geregelt. Alles, dann ist ja gut. Alles geklärt. Ich kann nicht mehr. Na, aber bei der Wahl des Krankenhauses musst du schon darauf achten, wie hoch die Kaiserschnittrate ist bei denen. Ja, weil manche ja. Krankenhäuser gehen ja sehr auf Kaiserschnitt. Tim, hör mir auf. Ich weiß Bescheid. Kaiserschnitt will niemand. Wissen wir alle. Außer die Krankenkasse. Ja, die Ärzte, stimmt. Die wollen das, weil das das Sicherste für die ist. Also ganz ehrlich, ich wäre auch für Kaiserschnitt. Man habt ihr mal gesehen, wie klein ich bin? Nee. Stellt euch mal da ein Baby so drin groß vor. Sind alle Asiatinnen. Ja. Das überzeugt mich jetzt noch nicht. Nee, danke. Die Debatte fangen wir jetzt gar nicht erst an. Sondern können wir den ganzen Abend reden. Das stimmt. Über Kaiserschnitt und nicht Kaiserschnitt. Na, den ganzen Abend reden, das wollen wir noch ausdrücklich nicht. Nein, das stimmt. Über dieses Thema zumindest. Nein. Das ist mir zu persönlich. Das geht zu sehr ans Mark. Naja, ich habe auf jeden Fall überlegt, was kann ich denn machen? Und habe gedacht, es muss ja irgendwelche Apps geben. Papa-Apps. Daddy-App. Dab. Eine Dab. Eine Dab. Ich hatte ja gehofft, dass es so eine Art Baby-Simulator-App gibt. Einfach so, dass zum Beispiel, wenn man sich die installiert, dann geht der Alarm einfach mitten in der Nacht los und geht nur aus, wenn man ganz lang mit dem Handy hin und her läuft. Ja, das geht so cool, auch, dass du das immer so tragen musst. Einmal mitten in der Nacht an. Nein, mehrmals. Ja, genau. Und da muss man halt so mit dem Handy so von Wohnzimmer zur Küche laufen und hin und zurück und dann irgendwann geht's aus. Und dann kann man wieder ins Bett, aber dann geht's 2 Stunden später wieder los. Du kannst aber auch einfach, wenn du sowas möchtest, zu mir in, ich habe mir ja bei Clash Royale jetzt einen Clan gegründet und da kannst du auch einfach teilnehmen. Da kriegst du auch alle 2 Stunden eine Notifikation, entweder dass ein neues Angebot da ist für eine neue Truhe oder dass eine neue kostenlose Truhe verfügbar ist oder dass du jetzt wieder eine neue Kronentruhe erspielen kannst. So ähnlich. Schön. Aber Henning, wenn du jetzt quasi dich schon so ausmergelst mit dieser App, mit der Dab quasi, mit der Dad-App. Ja, aber... Ja. Ist das nicht kontraproduktiv? Willst du nicht lieber all deine Energie behalten, für wenn das Baby da ist? Du willst also, dass ich völlig unvorbereitet in diese ganze Geschichte reinschlitter? So wie alle anderen Väter. So wie in Milliarden der Geschichte Menschen. Der Menschen. Sexism. Bist du wahnsinnig? Nee, aber ich habe da tatsächlich mal im Google Play Store geguckt, was gibt's denn, wenn ich so einfach so Baby eingebe? Und... Ja, da gibt es sehr viele einfach verwirrende Apps und ich habe mir mal ein paar Spiele angeguckt, die es da so gibt. Also erstaunlicherweise haben die meisten Spiele was mit medizinischen Eingriffen zu tun. Es gibt ganz viele so Kaiserschnitt-OP. Als Spiel? Ja, ganz ekelhaft. Was? Es gibt total viel so Operationen an Schwangeren und so weiter. Auch für an Kinder gerichtet. Das ist ganz ekelhaft. Oder halt so wie Babyspritzen geben oder sowas. Das gibt's auch ganz viel. Klingt sehr gut. Plötzlich wurde es ganz perfide. Aber so das kannst du alles von nur für die Xbox auf oder für die anderen. PSP, oder? Nein. Und die Vita. Ja, das die Switch. Für die Fetischgeräte. Also die Vita ist echt nur Fetischspiele. Naja, hat nichts hiermit zu tun. Naja, ich habe auf jeden Fall mal 2 von diesen super tollen Spielen rausgesucht. Und die haben auch sehr schöne, blumige deutsche Namen. Das erste heißt Babyinjektion. Nee, es heißt Babyinjektion. Es heißt Babyinjektion Spiele. Und das zweite Spiel heißt Neugeborene Babypflege. Ja, sind sehr schlechte Übersetzungen. Es ist quasi wie ein Tamagotchi. Das erkläre ich gleich. Das kommt jetzt. Ich fange mal an mit dem Spiel Babyinjektionsspiele. Hat übrigens 500.000 Downloads bei Google Play. Zu Recht. Und ich lese einfach mal die Beschreibung vor, dann wisst ihr, glaube ich, worum es geht. Also, Beschreibung. Tun Injektion um Babys. Punkt. Injektion in das Gesäß. Punkt. Injektion in Bauch. Das ist die Überschrift. Baby-Injektion-Simulator ist ein Spiel für Kinder und Erwachsene. Sein Arzt und tun die Injektion in der Klinik. Punkt. Viele Ebenen. In- und Krankenwagen und Krankenhaus. Injektion auf den Hüften. Geben Injektionen in das Gesäß und im Magen. Was? Ein Experte Arzt. Spaß und kostenlos spielen. Eigenschaften Doppelpunkt. Viele Aktivitäten. Viele Ebenen. Punkte sammeln, um neue Ebenen entsperren. Viele Babys. Ganz einfach. Vollversion kostenlos. Aha, nice. Sein großer Arzt. Operation am Operationsraum. Na, das ist ja nicht so überraschend. Werkzeuge, Doppelpunkt. Antiseptisch und Maske, Anästhesie und Blutdruck und Einspritzventil und mehr. Also habt ihr ungefähr eine Ahnung, was das für ein Spiel ist? Ja, Babyinjektion. Ja, wie gesagt, du hast ja alles erklärt. Babyinjektionsspiele. In den Magen. Also ich habe das tatsächlich dann auch runtergeladen und gespielt. Das ist sehr schön. Also man hat quasi so ein ganz schlecht gezeichnetes Baby vor sich auf dem Tisch liegen und dann hat man da unten so eine Leiste mit Icons und kann dann immer so ein Icon nach dem anderen anwählen und muss das dann halt irgendwo auf dem Bildschirm hinziehen. Zum Beispiel hat man da eine Flasche und die muss man halt zu dem Mund ziehen. Dann hat man Öl, da muss man das ganze Baby mit einölen. Und so weiter geht's. Dann fängt es an zu schwitzen und dann macht man das mit dem Tuch weg. Und das Ganze auch schön ohne Sound. Das ja, Ganze, geht's ans Injizieren? Ja, das kommt jetzt. Ah, okay. Ich fasse jetzt mal die Story zusammen. Also es ist ganz dramatisch. Oh, Story. Ist das okay. Eine Visual Novel? Ja, also mehr oder weniger. Also man fängt an, das Baby zu wickeln. Also mit halt... Klein oder groß? Ja, wie? Ja, klein. Genau, was macht man sauber, dann zieht man noch Klamotten an und dann kommt das letzte Icon auf dem ersten Bildschirm, ist ein Handy. Und wenn man das aktiviert und dann auf das Handy klickt, dann steht da SOS und dann kommt Smash Cut in den Krankenwagen. Es geht sofort um Leben und Tod. Dann muss man dem Baby eine Maske aufs Gesicht ziehen und erstmal Narkose geben. Aber das Baby bleibt dabei wach, weil anscheinend hatten die kein Geld irgendwie eine weitere Animation zu machen, dass die Augen sich schließen. Also es hat die ganze Zeit so die Augen auf. Dann, oh Gott. Das ist ganz bescheuert. Da musst du das Herz abhören mit so einem Stethoskop und dann den Blutdruck messen mit dem Blutdruckgerät und dann erstmal eine Spritze in den Bauch geben. Weil macht man alles schon im Krankenwagen. Oh Gott. Dann kommt der nächste Bildschirm, dann ist man im Krankenhaus, da gibt es erstmal nochmal eine Vollnarkose. Dann wird das Baby anscheinend auf den Rücken gedreht. Was in dem Spiel passiert ist, dass das Baby einfach sein Gesicht und seine Haare verliert, weil die einfach das wegnehmen und dann soll das halt andeuten, dass das Baby jetzt umgedreht ist auf dem Rücken. Aber es ist halt einfach dasselbe Modell. Nur ist halt das Gesicht weg. Und dann oh Gott. Oh Gott, das klingt so verstörend. Und dann gibt man dem Kind, ein Baby, eine Spritze in den Po und dann ist auch alles eigentlich wieder gut. Dann wiegt man das kurz auf so einer Waage. Also wie gesagt, alles immer mit diesen Icons, die sich nacheinander freischalten. Also es ist einfach... Ziemlich geradlinig. Ja, sehr geradlinig. Und dann ist alles wieder gut. Und am Ende hat man ein neues Baby freigespielt, mit dem man das nochmal durchspielen kann. Also es ist krass. Halt erst nur das blonde Baby, dann hast du das rothaarige Baby. Und, ist wie bei Summer Lesson. Ja, so ungefähr. Und ja, ziemlich absurd. Also es ist ja schön, dass wir jetzt schon zwei Träume in dieser Folge hatten. Ja, es ist echt wie ein Traum zu spielen. Und das Ganze ist natürlich voll geklatscht mit Werbung. Also du hast eigentlich quasi nur so drei Viertel des Bildschirms ist das Spiel und der Rest, das Viertel ist einfach Werbung, irgendwas. Gott, oh Gott. Weiß man schon genau, wie es funktioniert. Ja, man kauft es oder man lädt es runter für seine Kinder, die spielen das dann und drücken die ganze Zeit aus Versehen auf die Werbung. Ja, genau, so funktioniert das. Und dann habe ich mir natürlich auch die Reviews angeguckt. Es gibt irgendwie nur drei Reviews mit Text. Alles andere sind so 5-Sterne-Reviews, 100.000 Stück. Ganz komischerweise. Zu dem Spiel? Ja, das haben wahrscheinlich irgendwelche Bots dann bewertet oder so. Ja, und das erste Review mit Text ist halt einfach nur den Text cool und hat 1 Stern als Bewertung. Das nächste Review ist cool mit 3 O, 5-Sterne-Bewertung. Was ist das dritte Review? Cool. Nein. Ja. Das dritte Review ist richtig schlecht. Was soll dieses Spiel bedeuten? Oder K.A.? 1 Stern. Durchschnittsbewertung 3,4 Sterne. Ist ja genau wie bei unserem Spiel. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Gut, dass wir auch ein Spiel entwickelt haben, was ähnlich erfolgreich war. Ja, sehr toll. Also das war schon eine exzellente Erfahrung. Und dann habe ich halt noch das andere Spiel, Neugeborene Babypflege. Hat übrigens 5 Millionen Downloads. Boah. Also das ist ein Heavy Hitter. Und da wollte ich jetzt auch mal ein bisschen was von der Beschreibung vorlesen. Beschreibung. Spiele und kümmere für Mama und ihr niedliches neugeborenes Mädchen. Die Mutter von niedliches Babymädchen Alice bekommt ein neues Baby und braucht eine kleine Helferin, genau wie sie. Spiel und bereiten Sie vor für die Geburt. Dekoriere und streiche das neue Kinderzimmer. Bemale Mamas Babybauch, werfe eine schöne Babygeschenkparty und hilfe Mama mit ihrem Arztbesuch. Wenn das niedliche Babymädchen geboren ist, müssen Sie sich noch mehr um Mama und das Baby kümmern. Hilfe ihr, die Babyflasche vorzubereiten, richte die Babynahrung zusammen, bade das Baby und ziehe ihr die sanftesten und süßesten Babyklamotten an. Also sehr viel Baby im Spiel. Das ist ein suchmaschinenoptimierter Text. Baby. Ja. Ja, da gibt es noch. Süße Mädchenbaby. Da gibt es noch ein paar Texte zu den verschiedenen Minispielen, die es in dem Spiel gibt. Zum Beispiel gibt es das Spiel Bauch anmalen. Die schwangere Mama möchte original sein und ihr Babybauch dekorieren. Nehme verschiedene Farben und male 3 wunderschöne Bilder auf ihr Babybauch. Oder das Spiel Mama Pflege. Ja. Pflegen Sie die schwangere Mama und sorgen Sie dafür, dass all ihre Vitamine nimmt. Besuche den Arzt zusammen, um Fieber zu messen und den Herzschlag von Mama und Baby zu hören. Benutze den Ultraschall und finde heraus, ob das Baby ein Mädchen oder ein Junge wird. Bevor Sie zusammen nach Hause gehen, nicht vergessen, Mamas Bauch mit einer Creme sanft einzuschmieren, um ihre Haut zu schützen. Oder das Spiel Badezeit. Wenn das neugeborene Baby zur Welt kommt, dann wissen Sie, dass es Spiel- und Pflegezeit ist. Zuerst geben Sie das Baby ein warmes Schaumbad. Das neugeborene Baby sanft mit Shampoo waschen und danach mit einem sanften Tuch abtrocknen. Dann mit einer Feuchtigkeitscreme das Baby eincremen und mit einem Kamm die Haare kämmen und die freudige Badezeit zu beenden. Ja. Oder das Spiel Babyformula. Vor der Bettzeit möchte das Baby essen. Entdecke, wie man eine Flasche warmer Babyformula vorbereitet. Ah, so eine leckere Formula. Das esse ich heute noch gern. Füge Wasser zu der Babyformula, schüttel die Flasche und gebe es zum Baby. Nicht vergessen, ein Schlaflied singen, um dem Baby schöne Träume zu wünschen. Und mein absolutes Lieblingsminispiel ist Kino. Manchmal guckt Mama beim Ausruhen gerne Fernsehen, guckt Filme zusammen und gewinnt 200 Münzen. Ja, klingt gut. Ja, und dann habe ich natürlich auch das Spiel an sich gespielt. Also da konnte ich mir wenigstens nach der Beschreibung besser vorstellen, wie das funktioniert. Ja, das stimmt. Das sind halt alles so Spiele, da muss man eigentlich nur immer auf entweder drücken oder über den Bildschirm reiben, halt um das Baby einzuseifen zum Beispiel. Oder halt also wieder wie bei Summer Lesson. Ja, eigentlich genauso. Und es gibt halt so eine Ingame-Währung. Das sind halt diese Münzen. Und die kommen halt immer, wenn man so Aktivitäten beendet. Dann kommt immer so, dann kommt so ein Münzgeräusch und dann kommt noch so ein Kindergeschrei, so Yay! Und dann hat man halt 10 mehr Münzen. Aber das Ding ist, die meisten Spiele kann man halt nur durch echtes Geld freischalten. Zum Beispiel das klingt so, wie so ein Pay-to-Play-Spiel, ja, gerade das Kino. Die Ultraschalluntersuchung, da musst du dann halt 3 € bezahlen, um das werbefreie Spiel freizuschalten. Das Spiel mit Werbung kostet dann nur 1 €. What? Ja, und halt auch während im ganzen Spiel gibt es halt auch ganz oft einfach Knöpfe, die dann wieder in den Google Play Store führen und wo du dann andere Spiele von dieser Firma kaufen kannst, die genauso sind. Das ist ganz, ganz schrecklich. Oh, und wie gesagt, und das Kino ist wirklich mein Favorite, weil wenn du da drauf klickst, dann ist das halt, dann wird dir einfach nur so ein Werbeclip gezeigt für irgendein anderes mobiles Spiel. Und den musst du halt gucken und kannst auch nicht Pause drücken oder überspringen und da zurückgehen. Und dann kriegst du halt eine gewisse Anzahl von Münzen. Ja, das ist natürlich so, das ist ja so ein typischer. Um dann weitere Werbefilme angucken zu können. Das ist so ein typischer Free-to-Play-Ding, dass man, wenn man sich die Werbung anguckt, dann kriegen die Entwickler dafür das entsprechende Geld, weil die Schalter von der Werbung dafür bezahlen. Es haben viele Spiele drin. Leider auch eins meiner Lieblingsspiele, Clicker Heroes. Ja, mein Lieblingsspiel hat das auch, Sudoku. Ja, aber das Spiel hat auf jeden Fall sehr gute Bewertungen erhalten. Da, wo ich auch noch ein paar von vorlesen möchte. Also die erste ist ein Stern. Cool. Im Moment enttäuscht. Ich bin im Moment enttäuscht. Eigentlich ist es ein total süßes Spiel. Meine Tochter spielt mit so einer Leidenschaft und ich habe die Vollversion und seit dem Update stürzt es ständig ab. Wenn dies behoben wird, gebe ich gern 5 Sterne wieder. Moment, das spielt das Kind? Ja, natürlich spielt das das Kind. Das sind alles Kinderspiele. Nein. Ist das nicht für die Mamas und Papas gemacht? Das ist für Kinder und für Henning zum Üben. Ich meine, steht überall in der ganzen Beschreibung steht immer sie groß geschrieben, aber es ist halt ein Kindergerät. Also jetzt bin ich schon ernüchtert, ne? Ich auch. Ich muss mir gleich was Neues zu trinken holen. Ja. Oder auch eine andere Bewertung, 4 von 5 Sternen. Schöner Zeitvertreib für unsere Tochter bei schlechtem Wetter. Bei gutem Wetter kann man ja Pokémon Go spielen. Ja, bei gutem Wetter kann man rausgehen und bei schlechtem kann man Mama bei der Entbindung helfen. Und einem Baby eine Spritze geben. In den Magen. Oder auch 5 von 5 Sternen. Ey, das coolste Spiel. Es ist so gut, dass meine Cousine, geschrieben Kusine, natürlich, 1 ist und das Spiel kann. Hä? Es ist so gut, dass meine Cousine 1 ist und das Spiel kann. Das war der Satz. Genau so. Gott. Und dann 4 von 5 Sternen. Wenn ihr es zu kommentieren habt, dann geht wo an, dass ihr lasst das Spiel vor anderen Leuten. Nee. Schlecht darstellen, obwohl sie vielleicht heruntergeladen hätten und wenn sie dann die Kommentare lesen, dann haben sie keine Lust mehr, es herunterzuladen. Also macht sowas nicht, okay? Sehr schön. Aber genau dafür ist es doch gedacht. Hä? Hat diese Person nicht verstanden, wie Bewertungssysteme funktionieren? Auf die Bewertung gibt es dann auch eine Antwort von einem anderen Bewerter. 5 Sternen. Du bist dumm. Das ist so ein cooles Spiel. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man sich über so ein Spiel streiten kann. Ich weiß auch nicht. Aber noch eine 5-Sterne-Bewertung. Cool. Echt cool und super. Macht viel Spaß und ist geil. Gut gemacht. Geil. Was? Ja, es ist ganz absurd. Also, warte mal, hatte ich noch. Also es wird auf jeden Fall auch die Bezahlfunktion im Spiel wird auch auf jeden Fall kritisiert. Aber es ist maximal, gibt es nur 4 von 5 Sternen, weil man ja für Sachen bezahlen muss. Habt ihr alle einen Knall? Ich verstehe nicht, warum ihr so schlecht wertet. Bei mir ist alles geil. Also das Wort geil kommt ziemlich oft vor in der Bewertung, was ich nicht verstehe. Erschreckend doch. Nee. Habe selber Kinder. Ey, so Quatsch. Was? Das Spiel oder die Kinder? Weiß ich nicht. Kinder halt, ne? Kinder sind auch ganz schöner Quatsch. Ja. Oder habe selber Kinder. Nee, das war Quatsch. Ich habe gar keine Kinder. Oder so. Ja, und das ist alles so in dem Ton ungefähr, die Bewertung. Also Henning, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ganz am Anfang gedacht, das wird voll die langweilige Rubrik, aber nee. Aber nee, es stimmt. Es Chapeau. Ja. Es war super weird. Es war viel weirder, als ich dachte. Ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Und ich freue mich schon auf die Musik zur Rubrik. Ich mich auch. Bum, bum, bum. Ja, da kann ich wieder so ganz bum, schön bum. Viele kostenlose Babygeräusche runterladen. Aber jetzt können wir ja eigentlich komplett Musik und alles Mögliche im Hintergrund spielen, weil das hat YouTube bezahlt jetzt ja GEMA-Gebühren. Das heißt, wir können das ja einfach in den Podcast tun. So. Bin mir nicht so sicher. Doch. Ja, so funktioniert das doch. Das stand auf heise.de. Ja, okay. Also Roger klingt irgendwie nicht überzeugt, ich weiß nicht. Ja, stimmt. Immer schön skeptisch bleiben. So ist es. Das stimmt. Sollen wir mal ganz skeptisch eine kleine Pause machen? Ja. Thank you. Mal. Und wir zählen rückwärts in sich potenzierenden Primzahlschritten. Das sind einfach nur Worte, das bedeutet gar nichts. Ja. Tim will wieder nur klug klingen. Scheiß Eliten. Ja. So. Ja. Wollt ihr wissen, wie Krokant hergestellt wird? Nö. Nein. Okay. Aber vielleicht kannst du es ja dir für dein Tasty aufheben, wenn es denn schmeckt. Nee, das ist nicht mein Tasty. Ich habe zwei Tasties. Ah, ich habe noch gar kein Tasty. Ja, kannst du dir noch überlegen. Hast noch ein paar Minuten Zeit. Weiter. Mein Hund hat panische Angst vorm Dartspielen. Was soll ich tun? Ja. Sicherlich kein Zirkushund. Wieso wird im Zirkus so oft Dart gespielt? Wieso spielen Hunde Dart? Ne? Hä? Moment. Wie mal. Spielen Hunde Dart? Immer skeptisch bleiben. Wachstum nach Krankheiten wieder nachholen? Hallo, ich war in den letzten 6 Monaten eigentlich durchgehend mit Viren und Rachen- und Mandelentzündung geplagt und auch nicht viel gewachsen. Ich bin gerade 17 geworden und männlich. Kann ich das vermeintlich verlorene Wachstum noch nachholen? Ja. Gerade männlich geworden. Die Antwort ist jein. Die Antwort lautet was? Man kann körperlich vielleicht nicht mehr, aber geistig kann man ja noch wachsen. Das stimmt. Oh, da das ist ja war auch schön. Noch viel, viel Raum nach oben. Das war schön. Man hätte auch in der Zeit die doppelte Zeit ins geistige Wachstum investieren können, um vielleicht rauszufinden, was eine Virenentzündung ist. Viren, Rachen und Mandelentzündung. Alles auf einmal. Ich würde gerne wissen, ob es einen Taschenrechner gibt, der genauso ist wie die App auf einem Samsung Galaxy S5. TI-83. Mit dem Text, ich würde gerne wissen, ob es einen Taschenrechner gibt, der genauso ist wie die App auf Samsung Galaxy S5, weil da kann man zum Beispiel -4 plus -3 rechnen. Nur als Beispiel. Wie laut ist man, wenn man betrunken ist? In Klammer unbemerkt trinken mit Eltern im Haus? Fragezeichen. Was will er da wissen? Dezibel, Sohn oder welche Zahl? Die genaue Dezibelzahl einer regulären Party. Ja, vielleicht einfach nur so im Vergleich zu einem startenden Düsenjet. So, die nächste Frage ist für Bäcker. Oh. Ab wie viel Grad brennen Haferflocken im Ofen? Frage zum zweiten Mal, besser erklären. Echt? Bäcker, jetzt sag's doch mal. Ja. Das kannst du uns nicht vorenthalten. Also meine Antwort ist mit Öl schneller. Das ist doch keine Antwort. Besser erklären, ich weiß. Was gibt's da zu erklären, wenn die Frage ist, wie viel Grad, was haben die davor geantwortet? Haben die nicht aber gesagt, weiß nicht, 70 Grad oder so? Ihr wollt halt wissen, Fahrenheit oder ja. Kelvin. Ach so. Oh, es gibt so viele komische Gradangaben in der Konditorei. Vor allem beim Zucker. Es gibt Grad Réaumur. Das ist eine Zuckertemperatur. Und 100 Grad Celsius sind 80 Grad Réaumur. Was? Und dann gibt es noch Grad Baumet. Und das ist die Zuckerdichte. Aber auch in Grad. Ja, Grad Baumet. Das wird abgekürzt mit Grad BE und über dem E ist ein Akzent. Nur mal so, ne, also nebenher, das was ich gerade lerne für meine Prüfung morgen. Willst du damit unauffällig sagen, dass wir zu viel Zeit auffressen und du jetzt schon nebenher ein bisschen wiederholen musst? Nein. Ich muss nur angeben mit meinem unnützen Wissen. Okay, dann hier was zum nützlichen Wissen. Darf man leere Batterien auf den Ofen stellen, damit sie ein bisschen geladen werden? Ja. Nee, es gibt ein Gesetz, das das explizit verbietet. Da kann man sich die Powerbank sparen für sein Note 7. Man darf aber ohne Probleme volle Batterien auf seinen Ofen stellen. Ja, das sowieso. Auch in die Mikrowelle ist auch gut. Ja. Dann geben die 110%. Aber wie der nur echte die Philipp Lahm. Man kann ja bei Batterien den Ladezustand rausfinden, indem man die auf den Boden wirft. Und je nachdem, wie hoch die dann springen, sind sie verschieden geladen. Oh. Ist kein Witz. Ja, ist kein Witz, aber trotzdem dumm. Ja, das stimmt. Okay, nächste Frage. Ich bin ein visuell orientierter Mensch, deshalb die Frage. Es gibt ja sogenannte Spaßmacher auch im Internet. Nun habe ich mir etwas vorgestellt und kann es nicht finden als Bild. Durch die Gedanken ging bei mir folgende Vorstellung. Wie sieht zum Beispiel Mozart mit einer modernen Haarfrisur von heute aus? Oder wie, wenn er zum Beispiel Punk wäre? Ich weiß, es gibt Bildbearbeitungsprogramme, doch sie nützen nicht, wenn man nicht versteht, wie man sie benutzt. Daher frage ich mal an, ob jemand ein Bild kennt aus dem Internet, wo zum Beispiel Mozart oder Bach eine moderne Haarfrisur von heute trägt. Er ist ein so visuell orientierter Mensch. Also mir hat gefallen, dass du am Anfang so geprimed warst von diesem Mozart-Topic, dass du die ersten zwei Zeilen so in so leicht Wiener Akzent vorgelesen hast. Das Internet. Das Internet. So genannte Spaßmacher. Ja, wirklich. Ja, in Österreich heißen nämlich Pranker Spaßmacher. Ich dachte, die heißen Krocher. Das ist ja abgefahren. Also eigentlich haben wir aufgehört, so Bilder zu den Folgen zu machen. Jetzt haben wir nur noch die Zahlen auf unseren Folgenbildern. Wenn das noch nicht der Fall wäre, hätte ich jetzt eins gemacht für ihn. Aber jetzt ist es zu spät. Zu spät gefragt. Nächste Frage. Kann ich jemanden, der den PC nur zum Surfen und für Multimedia-Zwecke nutzt, Ubuntu auflabern? Das haben wir mit meiner Mutter gemacht. Ja, es geht. Und dann gibt es dafür auch wöchentliche Anrufe, ne? Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät, ne? Aber man muss einfach nur Mozart Punk bei Google Image Suche eingeben. Echt? Ja, muss. Ich meine, mach das mal. Kommt dann Gabriel Garcia Bernal? Dann kommt einfach Mozart mit einem roten und nebendran Mozart mit einem grünen Irokesen. Ja, und da hat man schon alles, was man braucht. Aber gibt's auch Bach-Punk? Und gibt's auch Mozart Undercut? Und andere moderne Frisuren? Gut, dann habe ich noch eine Frage, bei der ich mir schön vorstellen kann, wie der Kassierer an der Kasse sie eingibt bei gutefrage.net. Wie storniere ich bei Lidl-Kassen zweimal gescannte Ware? Da wollte man wieder nicht den Chef ausrufen lassen. Da muss man Herrn Yildere rufen mit dem Schlüssel. Ja, das stimmt. Das ist aber eine wirklich gute Frage. Das ist so schön. Das ist so schön. Was mache ich mit Kunden, die das Passwort Humoralpathologie sagen? Genau. Ich habe eine Frage. Darf ich auch Omas helfen? Bloß das Problem ist, ich habe Mittagsschule und wie man sonst noch Geld verdienen kann, werde in 2 Monaten 12? Fragezeichen. Und eine schöne Frage. Wie bekomme ich eine Freundin? Bin 14. Erklärt schon einiges, oder? Ja. Was? Das eine nichts. Freundin. Ist das auch wieder wienerisch? Freundin. Freilich. Oder ist das eher so ein Klinski-Herzog-Ding? Ja, wahrscheinlich. So, mein bester Feind. Meine beste Freundin. Ah, es ist so wie Frenemy. Ja, genau. Ja, genau. Okay, dann habe ich noch eine Frage für Henrik, weil Henrik kennt ja das Internet. In- und auswendig. Es gibt so ein Video auf Instagram, bei dem gezeigt wird, wie einer das Eiweiß in die Pfanne getan hat und dann noch Schinkenkäse und sowas. Ah, Instagram. Kennst du das? Manchmal bin ich froh, alt zu sein. Ja. Wow. Was? Also das Einfache an der Frage ist, dass es wahrscheinlich nur ein Video dieser Art dort gibt. Das sollte sich als eigentlich relativ leicht ergoogeln lassen, aber das Problem ist, ich war glaube ich wirklich noch nie auf Instagram. Tut mir leid, vielleicht weiß Becker das. Becker ist nicht auf Instagram. Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist hier überhaupt jemand auf Instagram? Da müsste die Antwort auf diese Frage wohl schuldig bleiben. Wenn das Auto morgens nicht anspringt, wie glüht man richtig vor? Den Choke ein bisschen rausziehen und dann Gas geben und den ersten Gang schalten, Handbremse auch lösen. So. Oder Alkopops. Ja. Oder Alkopops. Gibt's die noch? Ich weiß ja, nicht. Ja, die Breezer. Gibt's alles. Also unter 20 Euro die Flasche trinke ich eh keinen Alkohol mehr. Ja, das habe ich mir auch abgewöhnt. Ja, ich auch. Wird halt nur teuer, wenn man jeden Abend seine 3 Flaschen Wein braucht. Ich muss mal kurz Werbung machen. Ich trinke gerade Nika Whisky Fromsa Baderdu. Den schwarzen? Fromsa Baderdu? Ah, der schwarze ist das, ne? Ich weiß es nicht. Doch, der ist das Silber. Ist der Ich weiß, welcher das ist, From the Barrel. 51,4%. Der ist sehr, sehr gut. Der ist mega lecker für 51,4%. Den habe ich von meiner Schwester zum Geburtstag bekommen. Deine Schwester hat sehr guten Geschmack. Ich lege gleich auf. Hört auf damit. Also ich kann auch sagen, was ich gerade trinke. Ich trinke Karo-Kaffee. Nice, der ist auch sehr gut. Ganz hervorragender Jahrgang auch, ne? Also richtig guter Jahrgang. Und zwar das extra konzentrierte, nicht aus der Alu-Dose, sondern aus der Glasdose. Ich habe vorgestern Karo-Kaffee gekauft, Becker. Ja. Seit 20 Jahren oder so. Karo ist richtig geil. Was ist denn mit euch los? Was ist denn falsch? Entschuldige mal. Das ist nur ein lustiger Zufall. Da habe ich eine Frage, die dazu passt. Hilfe, wie soll ich damit umgehen? Hallo zusammen. Und zwar kenne ich einen Schwaben, der immer im Winter einen dicken Schal anhat. Aber wie kann ich damit besser umgehen und es akzeptieren, dass er im Winter so einen dicken Schal immer um sich hat? Das nervt doch auch mit der Zeit. Oder wie findet ihr das? Was führt dieser Mensch für ein Leben? Wo das wirklich ein wiederkehrendes Problem jedes Jahr darstellt. Was muss das für ein Leben sein? Das ist ganz verwirrend für mich. War das schon immer so auf gute Frage oder werden einfach von Hörern Fragen für uns geschrieben? Oh, das könnte auch so schön bei Laune gehalten werden. Das können wir mittlerweile nicht mehr ausschließen. Ja, das ist ganz abhängig von der Tageszeit und dem Wochentag. Also wenn man auf gute Frage ist, so Richtung Sonntagabend ist ganz schlecht, da kommen nur noch Hausaufgabenfragen. Also das finde ich, solltest du mal auswerten, das ist interessant. Okay, dann habe ich aber noch eine Frage aus dem akademischen Bereich. Deutsche Frau, die Vorträge an Unis, Klammer auf Fragezeichen, Klammer zu, hielt, sehr lehrreich und lustig, leider verstorben. Weiß jemand den Namen der Dame? Ja, es gab ja wie bekanntlich nur jemals eine Dame, die an allen Unis in ganz Deutschland Vorträge gehalten hat. Was soll das? Furchtbar. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Kennt ihr ein Programm, wo ich automatisch meine Videos schneiden kann? Hallo, ich suche ein Programm, wo ich automatisch meine Videos schneiden kann, ohne dass ich irgendwas klicken muss. Ihr wisst ja, was ich meine, dass ich mein Video einfach hinzufügen in diesem Programm und dass das automatisch meine Videos schneidet. Und wie gesagt, es muss kostenlos sein, zu 100%, 2000% kostenlos sein und sollte sehr schnell sein und sollte nicht so viel Arbeit haben. Das heißt, ich brauche jetzt eure Hilfe. Ob ihr Internetseiten kennt oder Programme, erkennt ihr, ich habe mit Magix gesehen, damit kann man das machen, aber das kostet sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Geld und ich möchte mein Geld nicht ausgeben für ein Programm, wie teuer ist, deswegen suche ich nach kostenlose Programm. Ich wünsche mir von euch, dass ihr nett seid, wenn ihr was kommentiert und nichts Negatives kommentiert. Es heißt immer, positiv bleibt, wenn ihr was schreibt unter meine Fragen. Entschuldigung für die Rechtschreibfehler. Damit kann ich nichts machen und ich bin so, wie ich bin. Ich muss das akzeptieren. Ich muss das akzeptieren. Ja, Henrik, da kannst du ja was zu sagen, oder? Oh, scheiße. Warum ist mein Vater auf gute Frage? Warum ist alle unser Vater auf? Mein Vater hat weniger umfangreich und ein bisschen besser formuliert mir dieselbe Frage über WhatsApp geschrieben vor 2 Wochen. Aber das mit dem Magix ist, glaube ich, nicht das teuerste Videoschnittprogramm. Es kostet, glaube ich, nur 60 Magix. Euro. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, seh wie Magic's Music Maker. Ja. Hast du das so vorgelesen? Also liest du das so vor, weil da einfach echt keine Satzzeichen sind? Da ist kein Satzzeichen drin gewesen, genau. Das war ein Satz. Oh mein Gott. Okay, es war also wahrscheinlich eher nicht mein Vater, weil der hat fast den Doktorgrad erreicht. Ah. Alter. Können mich ja mit ihm treffen. Dann machen wir den Club auf Leute, der fast in akademischen Würden befinden. Wir können uns alle damit mit ihm treffen. Ganz scharf dran vorbeigeschrammt in der akademischen Laufbahn. Ja. Gerade noch die Kurve. Ich mag das immer sehr gerne, wenn wir Sachen so vor dem Podcast besprechen und dann kann man das so schön wieder aufgreifen während des Podcasts. Ja, das ist besonders gut. Niemand für die weiß, worum es geht. So, das war's mit Philipp Lahm, oder? Das war's. Das war Namen. Wie immer sehr schön. Ach so. Also ich muss das sagen, war ganz wundervoll. Manchmal erwischt es einen dann doch. Also manchmal denkt man sich so, naja, manches, also wenn ich jetzt auf die Seite gehe, dann, ja, das haben hat man schon gehört, das ist dann immer so, ja, tote Leiche stirbt oder so, haha. Aber manchmal dann kommt wieder so der absolute Knaller hervor. Also Tim, ja. Du hast auch echt ein Talent, ne? Also muss man auch sagen, Du hast ein Talent dafür, den richtig bescheuerten Scheiß daraus zu suchen. Also, ja. Das muss man dir lassen. Das muss auch in dir drin sein, irgendwie. Also man muss sagen, am Anfang habe ich das so, bei den ersten Segmenten habe ich so die vergangenen zwei Seiten durchgescannt und hatte da die Themen zusammen, aber inzwischen ist das viel Arbeit. Das kann ich mir vorstellen, wenn es halt nicht mal dasselbe sein soll. Genau. Weil es ist halt oft so, hallo, möchte Counter-Strike spielen, möchte mir gern die AMD 735 kaufen, wer hat die? Oder so. Das ist halt jede zweite Frage. Genau. Aber Entschuldigung, ich muss mich so akzeptieren, wie ich bin. Das war ja dann, das berührt einen ja auch irgendwie auf unsittliche Art. Ja, ich würde sagen, jetzt wäre es schön, wenn auch Henrik vielleicht mal bereit wäre, was zu leisten für uns. Also. Ja, tut mir leid, dass ich heute nicht so gut vorbereitet bin, deswegen muss ich am Ende jetzt nochmal kurz meinen Senf dazugeben. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen von Dominik, der uns auch schon auf den Kleiderkarussell, auf das Kleiderkarussell hingewiesen hat. Und das haben wir erfolgreich beim letzten Mal besprochen. Und das kommt auch wieder, aber nicht heute. Und das Yokai der Woche kommt auch nicht heute. Die Frage erstmal an alle. Christian Anders, Pseudonym oder echter Name? Achso, ich dachte, jetzt käme eine Liste vom Pseudonym. Pseudonym. Christian Anders, na, sagen wir mal Pseudonym, der heißt bestimmt in Wirklichkeit. Wer ist denn Christian Anders? Ja, ich war mir auch nicht so sicher. Ich dachte erst, ach cool, das ist ja der letztes Mal im Podcast vorkam, aber das war ja Thomas Anders. Das war Thomas Anders. Christian Anders ist der, der im Zug nach nirgendwo fährt. Richtig. Mit dir allein als Passagier. Das einzige Quiz heute gewonnen. Also das ist der Schlagersänger, der Zug nach nirgendwo komponiert hat. Richtig. Und er lebt mit 20 Frauen zusammen oder so. Richtig. Das ist ein österreichischer Schlagersänger, eigentlich gebürtig Antonio Augusto Schnitzel Tenicolo. Schnitzel? Nee, Schnitzel. Oh. Aber mit Schnitzel ist besser beim Österreicher. In der Schule haben sie ihn immer wieder Schnitzel wieder genannt. Österreich. Ist ja heute ein dicker roter Faden. Aber dann kam die EU jetzt da, was ich noch nenne, Schnitzel-Wiener Art. Aber er ist nicht nur Musiker und Schlagersänger und Komponist, und weil ich heute so schlecht vorbereitet bin, lese ich jetzt ein bisschen aus Wikipedia vor. Er ist auch ein Filmemacher und ein Autor esoterischer und verschwörungstheoretischer Bücher. Beides. Mhm. Ja, also er ist ein Tausendsasser und er kann alles. Filmemacher war ich natürlich gleich begeistert, und er hat den Film, den wir alle gesehen haben, die Todesgattin des Liebescamps gedreht. Ah ja. Mhm. Ne? Deutscher Softcore- und Sexploitation-Film von 81. Okay. Mit Laura Gemser. Und Christian Anders in der männlichen Hauptrolle. Also ihm selber. Den kenne ich. Habe ich schon mal gehört von Christian Anders. Er ist Regisseur, Drehbuchautor, Produzent. Er hat die Musik gemacht, natürlich. Und er hat die Hauptrolle gespielt. Ein super Film, müssen wir mal demnächst gucken. Es geht darum, dass auf Zypern eine schöne Sektenführerin namens Die Göttliche, ein Liebescamp, in dem eine kirchen- und kapitalismusfeindliche, auf Sex fokussierte Religion praktiziert wird, führt. Die Anhänger dürfen sich unter Berufung auf Gandhi, wer nur einen Menschen liebt, kann nicht die Menschheit lieben, keinem der anderen Mitglieder sich verweigern, da dies egoistisch wäre. Verstöße werden mit Peitschenhieben, Fluchtversuchen mit Exekution bestraft. Das klingt wie Zudem alt. Werden die weiblichen Sektenmitglieder zur Prostitution gezwungen, um das Camp finanzieren zu können, was die örtliche Regierung wohl dazu bewegt, nach Möglichkeiten zu suchen, das Camp zu schließen. Der karategewandte Sektenprediger Dorian bekommt den Auftrag, Patricia, die Tochter eines reichen US-amerikanischen Senators, für die Sekte zu gewinnen, um Geld von ihrem Vater zu erpressen. Es gelingt ihm, doch er verliebt sich in Patricia. Derweil wird der in die Sekte eingeschleuste Polizeiagent Gabriel vom muskelbepackten Tanga, dem ersten Mann der Göttlichen. Hey, Moment, das ist die Story von Resident Evil 4. Stimmt. Ja, am Ende gibt es eine Massenorgie und eine Bombe explodiert. Also klingt nach einem coolen Film. Kritik, das Lexikon des internationalen Films sagt, unfreiwillig komischer Film mit peinlichen Elementen. ja, sehr cool. Er hat auch Bücher geschrieben und eigentlich wollte ich daraus vortragen, weil er hat das Buch geschrieben. Finde ich. Ach, doch, Romane. Romane, er hat geschrieben, Gobbo und der Teufel singt sein Lied, ein Sex-Psycho-Western für eine Nacht. Karate-Meister Steve Tender, Odyssee der Rache. Das hätte ich gerne gelesen. Aber es kostet über 300 Euro bei Amazon. 300? Ja, und er hat auch... Für Kindle? Für Kindle gibt es das nicht mehr. Das wird nicht mehr verlegt. Das ist so ein typisches Amazon-Buch, das es so einmal bei irgendeinem Antiquitätenhändler gibt und dann nehmen die da ganz viel Geld für. Aber ich glaube, ich kann mir das über Fernleihe bei der Uni Leipzig bestellen. Da gibt es das. Mach das. Aber sehr, sehr hoher Fokus auf Karate. Ja, er hat nämlich Karate gemacht und der war in den 70ern und 80ern halt so super durchtrainiert und war so der war für Deutschland das, was Hideyuki Tanaka für Japan war. Danke für den Vergleich. Also der deutsche Bruce Lee sozusagen. Der deutsche japanische Moment. Genau. Aber nicht mal der deutsche Wu-Tang Clan in einer Person. Hideyuki war doch gar nicht der. Ja, gut. In den 70ern ist der japanische Bruce Lee. Stimmt. Und Hideyuki ist der zweite japanische Bruce Lee, der Padawan von Sonny Chiba. Der schöne Aussehende. Genau. Und in den 70ern hat er auch eine gute Filmografie, der Christian Anders, nämlich der hat den Film gemacht, mir hat es immer Spaß gemacht, wenn die tollen Tanten kommen, wir hauen den Hauswirt in die Pfanne. Das ist ein Top-Film. War das jetzt ein einziger Titel? Nein, nee, das sind vier. Schade. Mir hat das immer Spaß gemacht. Wenn die tollen Tanten kommen, kann ich sehr empfehlen. Das war jetzt alle durcheinander. Welchen Film kannst du empfehlen, Roger? Ich kann den Film empfehlen, wenn die tollen Tanten kommen. Der ist sehr gut. Mit Ilja Richter und Rudi Carell. Und Chris Roberts ist auch dabei. Der Christian Anders auch. Christian Anders. Chris Roberts hat dann ja später auch den Commander erfunden. Ja. Und wie heißt das neue? Star Citizen. Ja, aber den kann ich wirklich empfehlen. Also jeder, der den sieht, also das und unsere Pauker gehen in die Luft mit Wenke Mürre, auch sehr gut. Das ist wie ein indischer Film, nur auf Deutsch. Weil so viel geköpft wird. Weil so viel Affenhirn auf Eis gegessen wird. Weil so viel getanzt und gesungen wird und Rosenblätter runterfliegen. Richtig. Du hast es erfasst. Also, ich fasse zusammen, in den 70ern und 80ern war Christian Anders so ziemlich der coolste Typ, den man sich vorstellen könnte. Das wäre auf jeden Fall unser Dude gewesen, aber jetzt dann in der neueren Zeit ist er unter dem Pseudonym Lanou, unter seinem Ursprungsnamen veröffentlicht mehrere Esoterikbücher und Verschwörungsbücher und hat zum Beispiel gesagt, dass HIV unter Beteiligung der Weltgesundheitsorganisation von der WHO künstlich geschaffen wurde, um Homosexuelle und Schwarze auszuradieren. Und radieren. Zu radieren, ja. Haben sich das aber gut überlegt, ne? Weil das war ja auch gar nicht auf Weiße nicht homosexuell übertragbar. Ja. Natürlich ist er auch Impfgegner, bezeichnete in einem Interview Kinderimpfer als Kinderschänder. griff unsere Bundeskanzlerin an und sagte, für mich sind Sie eine Lügnerin, Betrügerin und haben sogar sehr hohe kriminelle Energie. Ihre Unattraktivität, Frau Merkel, wird nur noch übertroffen von ihrer Inkompetenz. Wow. Das ist ja wieder toll, ne? Sagt viel mit, dass sie halt der Bilderberger-Gruppe angehört und dass Michelle Obama eigentlich ein Mann wäre und Adolf Hitler Kommunist und bla bla, Adolf Einstein. Adolf Einstein. Sagte Thomas Anders, ist geistig behindert. Um die Namen komplett auseinander zu bekommen. Außerdem wurde Ebola nur erfunden. Und das haben also Schauspieler natürlich nachgespielt. Von den Schweizern. Das stimmt. Und also darauf hat uns, das haben natürlich auch schon mehrere andere mitbekommen. Wir sind diesmal nicht die Ersten, die das gemerkt haben, dass der ein bisschen komisch ist. Und unser Hörer Dominik hat uns auf Facebook einen Link geschickt zu dem Video von ihm, das Sadomaso Sexkarma des David Garrett. Wo er dann was erzählt darüber. Und ich dachte, das Video machen wir nicht. sondern ich habe in seinem Kanal ganz viele Videos gefunden. In seinem Kanal? Also er macht da, ja, er hat einen YouTube-Kanal, wo er viele Videos macht, so alle, eigentlich jeden zweiten Tag oder so, zum Beispiel zum Thema, was macht eigentlich die Flasche Wovereit, jeder andere wäre längst im Knast. Oder Flugzeug abscheißen, ja, abschießen. Flugzeug anscheißen, ja oder nein. Wie heißt es? Gott ist ein Mensch, Ausrufezeichen. Flugzeug abschießen, ja oder nein. Wie heißt der Kanal? Kommt drauf an. Der Kanal heißt The Christian Anders Truth Channel. Und also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sein Kanal ist. Aber ich glaube schon. Christian. Er hat auch ein Video, das so Intros, also Selbstreflektion ist, zum Beispiel heißt das, heißt Christian Anders, ein rechtsradikaler Hetzer. Er hat eine vierteilige Videoreihe Terrorismus, Problem und Lösung. Und beides. Er hat ein Video, aus dem ich jetzt ein paar Auszüge präsentieren möchte. Die EM Samenräuberinnen. Kann ich ganz kurz was anmerken? Ja. Man merkt auch, wie seriös der Kanal ist, weil der Titel ist All Caps. Also Christian Anders Truth Channel. Genau. Ja. Er schreibt auch immer nur, wenn Leute was kommentieren, in All Caps zurück. Ja, das macht alles viel seriöser jetzt. Jetzt bin ich beruhigt. Das freut mich. Dann sind wir alle bereit für die EM Samenräuberin von Christian Anders. Oder warum wir die EM verloren haben. Ich hoffe, ihr hört das jetzt. Nein. Nein. Hast es wieder geschafft, dass es nicht funktioniert. Warum läuft es jetzt nicht los? Warte. Herzlich willkommen, meine Lieben, bei der Wahrheit. Und was ich hier sage, ist Wahrheit. Obwohl viele von euch damit sicherlich nicht einverstanden sein werden. Nee. Ich stelle die Frage, sind die Spielerfrauen schuld an der EM-Niederlage Deutschlands? Sind die schuld, dass wir jetzt schon verloren haben? So kurz vor dem Ziel. Gleich zu Beginn Folgendes. Wäre ich Jogi Löw, dann hätte ich allen Spielern jeglichen Kontakt zu ihren Frauen und Freundinnen untersagt während der EM. Oder um es genauer und vielleicht radikaler zu sagen. Keinen Sex und keine Masturbation während der gesamten EM, solange Deutschland daran teilnimmt. Ja. Also wäre ich Jogi Löw, ne? Jeder Fußballgenießer, der was auf sich hält, hat natürlich das Recht oder auch eigentlich die Pflicht, mit der Arbeit des Bundestrainers ins Gericht zu ziehen. Aber sollte man wirklich den Spielern Sex und Masturbation verbieten? Also ich denke, erstmal könnte man ja probeweise auf erstmal eins versuchen, oder? Oder reicht es eigentlich vielleicht auch einfach, Thomas Müller vom Platz zu nehmen, Tim? Ja, das ist ein Fall für den Flatterball-Podcast. Oh. Ja, wir müssen diese Lücke jetzt ja irgendwie füllen, oder? Das stimmt. Könnt ihr das gut hören? Ist es zu laut oder zu leise? Es ist perfekt. Das ist sehr gut. Okay. Also, aber warum das ist ja schon eine richtige, also eine wichtige Idee auch. Ich meine, diese ganzen so Kundalini, Vagina, Yoga-Sachen, die kommen nicht von ungefähr. Das ist ja alles das Stehlen der sexuellen Energie des Mannes eigentlich, die ja auch in ihm dann praktisch gebündelt ist. Und wenn man das jetzt immer natürlich so freigebig rauswirft vor der EM, da brauchen die sich nicht wundern. Ja, im Prinzip ist die Lösung dann noch folgende. Thomas Müller vom Platz und jemanden aufstellen, der keinen Sex mehr hat. Zum Beispiel uns Uwe Seeler. Naja, also seitdem der im letzten Beginnervideo war, glaube ich, werden ihm wieder die Höschen zugeworfen. Das hat nie aufgehört. Also. Der ist eine Legende, Mann. Ja, also ich glaube, Roger hat das schon ganz gut gechannelt, in welche Richtung das geht, weil er ja natürlich sehr erfahren ist in dieser Hinsicht. Das stimmt. Achso, er ist ein erfahrener Samendieb. Ja, das wollte ich damit sagen. Und deswegen, also jetzt nochmal kurz zurück zu Thomas Anders, warum er so handeln würde. Denn es ist ganz klar und von mehr und mehr Wissenschaftlern erwiesen, dass Samenverlust zur Schwächung eines Spielers beiträgt und außerdem seine Konzentration ablenkt. Wer beim Elfmeter vielleicht gerade an die letzte Nacht denkt und wie schön sie war, der wird früher oder später versagen, wenn's drauf ankommt. Ja, nicht nachts, aber beim Spiel. kein Mensch denkt beim Elfmeterschießen an den Sex von gestern Abend. Sicher? Boah, Ich war noch nicht so auf dem Elfmeterschießen. Und ich hatte noch nie Sex. Insofern können wir diese Welten nicht vergleichen. Ich hatte ja bewiesenermaßen Sex. Naja. Also Henning, deine Freundin hatte bewiesenermaßen Sex. Du kannst jetzt sicher als Einziger das andenken, Henning. Oh Mann. Ich habe extra das Baby gemacht, damit ich mir das nicht mehr anhören muss. Tja, da hättest du dir ja wohl was Besseres ausdenken müssen. Verdammte Scheiße. Ja, also er hat ja, glaube ich, auch zwischendurch jetzt schon gesagt, ich höre das komischerweise relativ leise jetzt, was er sagt, dass es jetzt wissenschaftlich erwiesen ist, was er da alles... Ja. Also worauf stützt sich jetzt diese Aussage? Jetzt kommen die Quellen. Beweise dafür, dass Sex vor dem Spiel oder während der Wettkämpfe zu Konzentrations- und Leistungsverlust führt, gibt es genug. Aber nur wenige wissen, warum dies eigentlich so ist. Darum wollen wir ganz wissenschaftlich bleiben, meine Lieben. Also dann, was geschieht eigentlich im Mann während bzw. nach einem Samenerguss? Durch Sex oder Masturbation, wenn wir das jetzt mal trennen wollen, die beiden. Ja, was geschieht eigentlich im Mann? Durch Sex oder Masturbation? Ja, seid ihr gespannt? Ja, Flitzerbogen. Dann gleich weiter. Ja, Aktivitäten. Folgendes geschieht. Nach jedem Erguss verliert der Mann fast 50% seiner Lebensenergie. Wow. Er ist einfach mal halb tot. Ja, deswegen ist auch Samenerguss bei E-Sportlern ein ganz umkämpftes Thema. Gerade Street Fighter mit Erguss ist so das Dark Souls der Prügelspiele. Mit halber Lebensenergie geht das dann weit. Handicap. Ja. Das macht dann immer, wie heißt denn nochmal der Street Fighter-Typ? Akuma, es gibt einen Akuma. Daigo. Daigo. Der hat es nur schlecht gespielt, wenn er davor durch Masturbation zum Erguss gekommen ist. Sag das nochmal, das klingt so schön. Ja, aber ich glaube, ich lasse lieber Christian weitersprechen. Darum ist er auch nach dem Orgasmus so müde. Natürlich lädt sich das wieder auf, aber es gibt immer mehr Ärzte, die sagen, ein Teil Samen ist so mächtig und so viel wert wie 20 Teile Blut. Denkt mal darüber nach, meine Lieben. Das sagen die Ärzte, ein Teil Samen ist so viel wert. Welche Ärzte sagen das? Das erinnert mich an ein Zitat von einem amerikanischen Prediger, einem Schwarzen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das ist so ein TV-Priester. Und der hat mal gesagt, Semen, it's the cream of the blood. Ja. Hä? Das macht genauso viel Sinn. Also ich habe ein bisschen Angst bekommen beim Gucken. Was hat er gegen Seefahrer? Butter. Aber ich würde jetzt doch gerne wissen, wie das dann bei den Damen ist. Kriegen die dann jetzt dann Lebensenergie dazu? Ja, wir klauen die. Leben deswegen Frauen länger als Männer? Ja, wir haben quasi eine Vorrichtung in der Vagina, die wirklich nur dafür da ist, um Lebensenergie von Männern zu klauen. So funktioniert die Vagina. Ach so. Ja. Habe ich ja im Bio gelernt, also die auf dem Gummi. Wurde auch von Satan dafür erfunden, eigens dafür. Das wissen viele nicht, aber viele Wissenschaftler und Mediziner sagen das heute. Ist das wissenschaftlich erwiesen? Ja. Das wissen das viele gut. nicht, aber viele wissen das auch. Ja. Mal gucken, vielleicht sagt ja Christian noch mal was zu dem Thema. Die Frau gewinnt Energie im Vergleich dazu. Die Energie des Mannes füllt sie aus und führt dann zu neuem Leben. Und Same befruchtet das Ei. Aber das ist ja hier nicht das zum Kinderzeugen gedacht in dem Falle, sondern eben zur Vergnügung. Darum kann man die Spielerfrauen auch Samenräuber nennen. Hm. Und das nicht nur scherzhaft. Muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe so oft bezeichne ich Leute scherzhaft als Samenräuber. Nee, Das mache ich jetzt auch ab. Jetzt mache ich das ernst. Ich wette, das ist wieder so ein Fall. Du Sabel, das ist bestimmt wieder so ein Fall wie bei dem einen Dinosaurier, Oviraptor. Da denkt man am Anfang, der hat die Eier geklaut, aber jetzt hat sich herausgestellt, der hat die beschützt. Das waren seine eigenen. Was? Ja, Oviraptor war gar kein Eierdieb. Das war das Elterntier von den Eiern. Der war Ovi-Protektor. Der war Ovi-Papa. Ovi-Papa-Saurus. Und wie hat man das rausgefunden? Durch Weil Wissenschaft. Weil man Stink gefunden hat. Durch Wissenschaft hat man das herausgefunden. Boah, Science ist ja mal voll scheiße. Die machen alles kaputt. Ja, das stimmt. Der, that's why Science sucks. Er heißt Reverend Manning. Hashtag. Und wenn man gucken will, warum... Ach so, Manning. Ja, warum... der ist hervorragend. The Cream of the Blood, was das bedeutet, da kann man auf YouTube sich angucken. Reverend Manning's Demon Semen. Von dem kann man sich alles angucken. Der sagt immer nur gute Sachen. Aber wie er es auch sagt, ne, ist auch ja. sehr unterhaltsam. Hervorragend. Ich weiß nicht, vielleicht in ein paar Jahren. Gerade ist das ein bisschen too close to home. Ja. ja, ich habe jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich nicht so gut vorbereitet habe, wie es weitergeht. Deswegen springe ich jetzt mal zu Minute 5 von dem Video und spiele da mal was ab und ich weiß nicht mehr, was passiert. Und ich kann es nicht so richtig hören, aber für eure Unterhaltung, Start. Der Mensch, der, sagen wir mal, abstinente, keusche Mensch, ernährt sich sozusagen durch diese Samenenergie. Da gibt es wissenschaftliche, veterinäre Beweise. Da lesen wir, junge Stiere und Hengste sind nach ihrem ersten sexuellen Kontakt in Ohnmacht gefallen. Eber sind nach einem Koitus von dem gleichen Problem betroffen. Ja, in ähnlicher Weise. Die Menschen, so sagt der Arzt Brian Robinson, sterben zwar nicht oder nicht unbedingt immer, aber sie leiden unter unzähligen Störungen, meistens Konzentrationsstörungen. Und wenn ich einen Elfmeter schießen will, muss ich konzentriert sein. Wenn ich ein durch Samenerguss geschwächtes Gehirn habe, dann weicht das ab in der Konzentration. Dann denkt das manchmal an was anderes oder jede andere sportliche Aktivität. Ja, da ungefähr habe ich gesagt, stopp. Das fand ich nur schön, wie er das so betont, wie er das wiedergibt. Und jetzt dann später macht er jetzt noch so ein bisschen Stand-up. Macht er jetzt einen guten, also der war echt gut. Also Moment, muss da kurz hinspulen, mein VLC ist hier so klein. So. Meine Lieben, ist alles wissenschaftlich belegt. Viele prominente Personen sind in den Armen von Frauen bzw. auch Prostituierten gestorben. Hat der Wayne Rooney noch Glück gehabt, ja? Der soll ja mehr in Bordellen sein als beim Training. Naja, das Resultat haben wir ja gesehen. Mehr im Puffer als beim Training. Bei Frauen bzw. Prostituierten. Das war nicht auch eine schöne Formulierung. Ist nicht das Gleiche. Und jetzt geht es nochmal darum, dass Frauen auch sozusagen die Joko von Boris Becker waren. Die Joko. Ich sage, Spielerfrauen sind schuld daran, dass Deutschland verloren hat. Die Spielerfrauen sind schuld daran. Das stimmt. Ein anderes Beispiel ist Boris Becker. Bis zu seinem 18. Lebensjahr und etwas danach hat er die größten sportlichen Leistungen zu verzeichnen. Nur Tennis für Boris. Seine Trainer sagen das. Der hat Mädchen gar nicht angeschaut. Dann kamen die Frauen. Und so wie Boris Becker zuvor den Tennisball beherrscht hatte, wurde er dann total ein Spielball seiner Triebe. Ja. Moment, blöd. Ja. Die Metapher geht nicht auf. Doch, ich habe das jetzt so verstanden, wenn Boris auf dem Platz gestanden hätte, wenn er nicht den Frauen verfallen wäre, dann hätten wir die EM gewonnen. Ja. So habe ich es auch verstanden. Okay, jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt noch kurz das Abschlussplädoyer hören, wenn ihr noch könnt. Ist der Hauptgrund dafür, dass Deutschland die EM verpatzt bzw. verloren hat. Spielerfrauen haben nichts auf dem Spielfeld zu suchen. Ach, die sind auch gar nicht. Sie sind Samenräuber und schwächen unsere Spieler. Das Resultat? Ja, bitte. Hohn und Spott. Da hilft dann auch nichts mehr der tröstende Geschlechtsverkehr zu Hause. Nee. Hoffentlich lernen unsere Fußballtrainer daraus und erlassen ein generelles Verbot von Spielerfrauen während der Wettkämpfe beziehungsweise bis zum Ende der Wettkämpfe. Verbot für Spielerfrauen. Für die Person Spielerfrau. Die wird verboten. Ja, das reicht nicht aufs Spielfeld. Ey, Christian, anders. Ey, kein Mensch ist illegal. Ne? Denk mal drüber nach. Während der Wettkämpfe beziehungsweise bis zum Ende der Wettkämpfe. Danke für die Spezifizierung des Wortes während. Das, für Leute, die diesen, mit diesem Begriff noch nicht vertraut waren davor. Ich finde, es ist Zeit für eine Folge Benjamin Blümchen und die Spielerfrauen. Ich glaube, das muss auch mal aus der Sichtweise beleuchtet werden. Also, der steckt aus seinen Rüssel überall hin. Richtig, Benjamin. Also zwei Sachen stören mich so ein bisschen an dem Video. Aber nicht die Frauenfeindlichkeit, oder? Nee, die ist aber schon okay. Wieso sind denn die Spieler Frauen schuld? So, it takes two to tango oder so, ne? Beim Tango gehören zwei dabei. Und was mich auch ein bisschen stört, ist, wenn man mal runterscrollt und sich so die Kommentare durchliest, da kommt... Von dem Video jetzt? Da wollte ich auch gerade drauf eingehen, aber sehr schön, wenn du das auch sagst. Kannst du das mit Schweini sagen? Das habe ich nicht gelesen, aber da kommt es einem echt hoch. Also was da für rechte Kotze ist echt... Also ist echt, ich bin gerade... Ich sehe das... Aber was hat das denn mit Spielerfrauen zu tun? Ja, hier zum Beispiel, ne? Wie recht der Christian doch hat. Zieht euch warm an, ihr Wichser, ihr wisst nicht, was euch bevorsteht. Extravertierte Kanackenbanden sind in die Zivilisation eingedrungen und finden leichte Opfer in den verwichst verweichlichten Dekadenzbürgern der Zivilisation. Eure ganze Toleranz und die würdelose Anbeterei des Fremden verrät doch stets den Spermageruch eurer Unterhose. Runter auf den Boden, macht 30 Liegestützen und dann ab unter die kalte Dusche, ihr Weicheier. Sehr gut, und dann hat Christian Anders darunter selber kommentiert. Genau. Ausrufezeichen. Verwichst, und dann darunter Patrophobie. Ja. Mickey sagte schon in Rocky 1, Bumsen macht die Beine schwach. Und dann sagt Christian Anders darunter, aber yep, alles, Ausrufezeichen. Alles in all caps. Ja. Das ist auch mein Lieblingszitat aus Rocky 1. Bumsen macht die Beine schwach. Ja, also ich finde, genau, das wollte ich nämlich jetzt auch noch sagen. Dass ich habe überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, weil halt sich da echt der... Also YouTube ist ja eh schon mal so ein Thema, aber da sind einfach die rechten Arschlöcher, die man sich so vorstellen kann, die schlimmsten Leute. Wahrscheinlich nicht die schlimmsten, aber es sind schreckliche Leute da in den Kommentaren, die ihm alles nach der Schnute reden. Die zarten Seelen, die diesen Podcast hören, die können auch YouTube-Kommentare überstehen. Ja, aber ja, ich weiß, dass sie es überstehen können, aber es ist... Oh, mich selber hat das fertig gemacht, weil es einfach alles noch ein bisschen zu frisch ist. Na, du bist halt auch sensibel. Ja. Und... Also worauf der sich bezieht noch vielleicht in dem Video, dass es ist so ein weit verbreiteter Mythos. Und das glaube ich, ich könnte mir vorstellen, das müsste man mal untersuchen, ob das wirklich an Rocky liegt, dass alle in dem Film halt dieses Zitat gehört haben, dass Bumsen die Beine schwach macht. Oder im Original Women Weaken Legs. Genau dasselbe. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so ein bei den Sportlern, gerade beim MMA und so ein weit verbreiteter Aberglaube, dass man jetzt sich schön keusch halten muss, damit man schön Testosteron hat, um den Leuten auf die Fresse zu hauen. Aber es gab wohl auch Studien, die gesagt haben, solange man 2 Stunden Ruhe hat nach dem Sex, kann man sportliche Leistungen komplett nicht locker flockig, aber gute sportliche Leistungen erbringen. Und da man ja meistens die 2 Stunden vor dem Spiel jetzt wahrscheinlich nicht mehr in der... Wer weiß, naja, was in der Nationalmannschaft so passiert. Ich weiß ja nicht, wie du so umgehst in deinen Beziehungen, aber also 2 Stunden, stimmt, das ist schon ganz schön lang. Die Frauen sonst auf dem Spielfeld, wenn die nicht während des Spiels dort Sex haben? Genau. Die Spielerfrauen, diese Prostituierten. Oder auch Frauen. Oder auch Frauen. Und es geht wohl auf die traditionelle chinesische Medizin vor allen Dingen zurück, dieser ganze Glaube mit dem Lebensenergie verschwenden durch Sex. Ja. Ja, sonst haben die noch geschrieben unter den Kommentaren, Schweinsteiger ist der beste Beweis für Samenverlust. Nach der EM, nach dem EM-Aus flog er zu seiner Braut Anna nach Mallorca und kann dort weiter Samen ablassen. Seine Karriere als Profifußballer ist jetzt am Ende. Wobei man sagen könnte, Bumsen macht den Schweini wach. Darauf hat noch einer geantwortet, der beste Beweis ist das leider nicht, denn seine Borreliose macht Schweinsteiger auch schwer zu schaffen. Andere, hat der auch noch Borreliose? Eine Verschwörungstheorie. Hatte der auch, wie heißt das, Technoplasmose, Toxiplasmose? Daraufhin hat Christian Anders geantwortet, aber hätte Schweinsteiger das Buch von Christian Anders, der Impfewahnsinn, gelesen, dann wüsste er, was man gegen Borreliose wirklich tut. Ja. Ja. So sind die da drauf. Ist ein richtig schön ekliger Kanal, aber ich fand das Video doch recht lustig. Und das Coole ist, nach diesem Erguss ist erstmal so eine Minute nichts oder so zwei Minuten nichts und dann als Schmankerl, weil das waren jetzt so ungefähr 7,5 Minuten und das Video geht 11 Minuten 19. Und so weiter und so fort. Das können wir jetzt ja spielen, weil YouTube die GEMA-Lizenz hat. Ja. Und wir singen jetzt den Rest vom Lied. Okay, los. Wir lieben Fußball. Fußball ist einfach geil. Der nächste. Fußball ist so cool. Darauf reimt sich nur Sieg heil. Das jetzt passt. Das Einzige, was ich darauf sage. Ist halt nicht jeder so national orientiert wie du, Becker. Es reimt sich nur Sikal und technisches Abseits. Technisches Abseits. Das heißt passives Abseits. Ne, technisches Abseits ist, wenn dreimal Abseits ist, aber derjenige steht trotzdem auf. Das ist, glaube ich, der Hattrick des Abseits. Oh, mir ist jetzt echt Fußball ein bisschen schlecht. Also ich habe da noch ein bisschen weiter gelesen. Ne? Es ist ja nicht so schön. Da tun sich Abgründe auf. Also das, ne? Ja, man muss die Kunst einfach für sich selbst stehen lassen und nicht die YouTube-Kommentare lesen. Ja. Kunst ist... In den 80ern und 70ern war es ein cooler Typ. Ja, vielleicht. Der war noch nie sonderlich cool. Also geht nicht auf, ich verlinke das nicht, geht nicht auf seinen Kanal, gibt ihm kein Geld. Kommt auf meinen Kanal, gibt mir Geld. Aber es gibt ein Video, Christian Anders, alle meine Kämpfe, wo alle seine Kung-Fu-Karate-Kämpfe aus den Actionfilmen, die er in den 70ern und 80ern gedreht hat, zusammengeschnitten sind. Das ist ein sehr lustiges Video und er macht da auch coole Sachen mit seinem Körper, die zum Teil ein bisschen eklig aussehen. Und die Kommentare sind da auch zum Beispiel ziemlich gut. Zum Beispiel steht da drunter, hihi, so möchte ich den Linksgrünen auch mal in die Fresse schlagen. Ja. Klingt gut. Also dieser, ja, der Typ, es war schon immer interessant, als er, ich meine, lange Zeit war der ja nur dieser Schlagermensch mit halt diesen komischen Songs. Und dann irgendwann zwischendurch war er dann so, ja, er lebt mit 5 Frauen zusammen oder so, die ihn alle total toll finden. Aber da war er schon so abgehalfterter Schlagersänger. Also da war schon nichts mehr Besonderes dran. Und jetzt ist er ja so total abgedreht. Er ist nicht nur der deutsche Bruce Lee, er ist ja auch der deutsche Charlie Sheen. Das der ist ja noch nicht mal irgendwie interessant oder so. Also auch der österreichische Charlie Sheen natürlich, Entschuldigung. Ja, du denkst ja immer in großdeutschen Dimensionen, das ist immer gewohnt. Die ewig Gestrigen wie ich denken so. Ja, ja, aber es ist schon interessant, dass der immer mal wieder zum Vorschein kommt. Der schafft es ja irgendwie doch, sich immer zu profilieren. Also wenn Heino dann demnächst seine eigene Religion aufmacht, dann werdet ihr hier auch zuerst davon hören. Heißt man dann Heinist? Ist man dann die Heinist? Ja. Habt ihr zuerst bei uns gehört? Dann heißt man Heintje. Heintjist. Oder Heintjologe. Heintjologe. Naja, das war jetzt ein deprimierendes Thema. Ja, Henrik. Tut mir leid. Tut mir leid. Jetzt könnte uns nur noch eine Überraschung daraus retten, ja, aus diesem Down. Eine klitzekleine Überraschung. Eine klitzekleine Überraschung als Rausschmeißer. Ja. Als Rausschmeißerli. Ein kleines Rausschmeißerli, über das ich besonders Bäcker freuen wird. Wieso? Okay, gut. Das ist einfach zuhören. Ich bin Ali, ein einfacher Kameltreiber aus dem Maghreb und stolzer Besitzer von vier Kamelen. Nein. Da habe ich letztens noch drüber nachgedacht. Eigentlich sollte ich glücklich sein, wenn nicht immer mal diese Zweifel auftauchen, wer bin ich wirklich? Auch Akbar, mein Lieblingskamel, war nicht mehr rundum zufrieden mit seinem Leben. So beschlossen wir beide, einen Psychiater aufzusuchen. Das war einmal vor langer Zeit und viel ist seitdem vorgefallen. Ich, Ali, stattete zusammen mit meinem Kamel Akbar dem Psychiater einen Besuch ab. Nach einigen Behandlungen wollte der Dr. Schrenk mich bei meiner nächsten Reise in die Wüste begleiten. Und so geschah es auch. Zusammen mit dem Dr. Schrenk und meinen vier Kamelen machten wir uns in die große arabische Wüste Rub al-Khali auf. Völlig unerwartet gerieten wir in die Hand von Mohammed und seinen Wüstenkriegern. Mohammed, der gefährlichste und meistgesuchte Terrorist auf Erden, war beeindruckt von uns. Er sah in uns fromme Gläubige und potenzielle Dschihadis und lud uns auf eine Pilgerfahrt nach Mekka ein. Moment. Daraus wurde eine lange und turbulente Reise, da wir immer wieder versuchten, vor ihm zu fliehen. Erst vor wenigen Wochen kehrten der Doktor und ich mit unseren Kamelen den eigentlichen Helden heim. Es waren die Kamele, die auf dem großen Ozeandampfer das Kismet in die eigene Hand nahmen. Oder sage ich besser zwischen die Hufe? Genau darüber dachte ich intensiv nach, als ich vor der Tür des Dr. Schrenk stand und klingelte. Egal ob nun Hufe oder Hand, meine Kamele Akbar, Miriam, Suleika und Omar waren die wahren Helden. Sie vereitelten an Bord der Westerdam einen Sprengstoffanschlag der Islamisten und retteten das Leben von über 2000 Menschen. Und vier Kamelen. Ali, rief Dr. Schrenk überrascht aus. Warum die finstere Miene und wolltet ihr nicht erst im nächsten Monat zu mir kommen? Ali versuchte ein mattes Lächeln hinzubekommen, was ihr aber nicht gelingen wollte und nickte dem Doktor wenigstens höflich zu. Kommen Sie, Ali, erstmal ein Tässchen Tee auf die englische Art und dann sehen wir weiter. Das ist ja ein Euphemismus für Sex. Ja. Ist das nicht Kaffee? Dr. Schrenk trällerte fröhlich das Lied What a Beautiful Day vor sich hin, während er Ali in seinen Behandlungsraum geleitete, wo sie auf der Couch Platz nahm. Dann rief er nach seiner Assistentin Mrs. Hazel Dawson und bestellte 2 Tassen Tee mit Zucker und Milch. So, werte Ali, jetzt erzählen Sie mir genau, was Sie zu diesem plötzlichen Besuch bei mir veranlasst. Noch dazu ohne Akbar. Die Mongolen sind seit 3 Tagen bei mir und stellen meine Wohnung auf den Kopf. Verstehen Sie, Doktor? Ali nahm ihre Tasse in Empfang, gab 3 Stück Zucker hinein und begann wie wild mit dem Löffel umzurühren. Wie wild. Vor allem stinken Sie erbärmlich nach faulem Fleisch. Nein. Oh doch, werter Schrenk, ich habe Sie gebeten zu duschen, was Sie nicht befolgt haben, denn Sie behaupten, Quellen und fließendes Wasser sei von heiligen Geistern bewohnt und man dürfe die weißen Geister nicht stören. Wenigstens gehen Sie jeden Morgen vor Sonnenaufgang zum Meer, um dort ein Bad zu nehmen, aber Ihre Kleider stinken. Stecken Sie einfach die Kleidungsstücke in die Waschmaschine, als ob das so einfach wäre. Ali trank von dem Tee und stellte die Tasse auf dem niedrigen Tischchen ab. Wenn Sie wüssten, stieß Ali erbost hervor, diese seltsamen Pelzmützen mit Ohrenklappen, Filzstrümpfe und Filzstiefel, die sie anhaben, das ist noch nicht alles, Doktor. Sie tragen wollene Kleider und darüber eine Rüstung aus schwarz lackierten Lederstreifen. Und zu allem Überfluss haben sie einen bis an die Knie reichenden, zottigen Pelzmantel an. Sowas kann ich nicht in die Waschmaschine. Wie wäre es mit moderner, pflegeleichter Kleidung, schlug der Doktor vor. Die lassen sich nicht sagen. Das sind Wilde im wahrsten Sinne des Wortes. Sie stecken in einer Art Überlegenheitswahn. Ali blickte den Doktor flehend an. Auch jede Menge Waffen haben sie dabei. Nicht einmal im Schlaf trennen sie sich davon. Ali begann aufzuzählen. 2 Bögen und 2 Köcher, ein Krummsäbel, ein Beil, eine Eisenkeule, eine Lanze mit einem Haken, um den gegnerischen Reiter aus dem Sattel heben zu können, wie sie mir erläuterten, und einen Strick aus Pferdehaar mit einer Schlinge. Ali blickte den Doktor an. Aber alles bitte mal 4, denn es sind ja 4 Mongolen, also 8 Bögen und 8 Köcher. 4 Mongolen, murmelte der Doktor ratlos. Könnte es sein, dass ihr durch unser letztes Abenteuer mit dem Terroristen Mohammed nur einer Profilierungsneurose erlegen seid? Und da, glaube ich, mache ich einmal eine kleine Pause. Das ist ja ganz interessant, was da jetzt wieder geschieht. Geht das? Gibt es noch mehr davon? Es gibt noch, die Geschichte geht noch weiter. Geil. Das ist ja sozusagen Fritz Perfekt Gaiden. Ja, aber wir müssen ja. Es stellt sich noch heraus, ob das ähnlich gut ist wie Fritz Perfekt. Weil vielleicht ist die Autorin auch ein bisschen besser geworden. Ich wollte gerade sagen, es sind normale, funktionierende Sätze. Also, ja, das war sehr ausführlich. Ja. Aber was mich überrascht hat, ist, was ausführlich war, war jetzt nicht der spannende Teil, wo die das Leben von 2000 Menschen retten, sondern wo die Tee trinken, ganz lange. Ja. Das ist ja die Ironie des Ganzen. Und auch nicht, wie die in Gewalt der Dschihadisten waren und dann mehrfach dann versucht haben zu fliehen. Wieder geflohen sind. Sondern wie sie Tee trinken. Genau. Deswegen und was will ich sie wissen, anhaben. Wie diese Geschichte weitergeht. Und ich will auch wissen, was sie noch anhaben. Und dann erzählt Ali, wie plötzlich Mongolen bei ihr in der Wohnung sind. Ja, also ich werde in den folgenden Folgen an die Geschichte fortführen. In den folgenden Folgen. Wir werden schauen, ob Luke wieder aus der Luke lugt. Genau. Luke aus der Luke. Aber ich bin so happy gerade. Ich nicht. Aber darf ich eine Prognose stellen? Ja. Die Mongolen 4 an der Zahl und Akbar das Kamel war nicht dabei bei der Sitzung. Ich prognostiziere Folgendes. Die Kamele sind die Mongolen. Ja, wir werden sehen, Becker. Ja, hoffentlich nicht. In der nächsten Folge von Ali und seine Kamele. Ich find's gut, dass jetzt alle Kamele Namen haben. Ja. Endlich. Klar, jetzt bist du auch an Bord, ne? Das war ja der Cliffhanger der letzten Staffel. Die heißt Kamele. Und jetzt ist es endlich raus. Es ist fast so spannend wie Working Dead. Sie Working heißen Dead. Oma, Miriam. Working Dead. Ja, die Serie über Business. Und die Seelenlosigkeit vom Business. Das heißt doch Dilbert. Ja, stimmt. We need to have a paradigm shift. Okay, Dilbert. Dilbert war immer so bla bla bla Pointe. Ach ja, wir brauchen eine Pointe. Die Pointe ist Paradigm Shift. Das stimmt. Aber wenn man erstmal in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, dann kommt irgendwann der Moment, wo man so, da gibt es so die Phasen, die Dilbert-Phasen. So. Als Kind ist es schwachsinnig, dann ist es ganz kurz lustig und dann nur noch deprimierend. Ja. Ja. Kann ich nicht zustimmen. Es ist genau wie Leben. Wow, ist ganz schön deep. Wow. Hey. Das hast du mich aber geblowt. Ja, aber falls das Leben mal richtig deprimierend ist, es wäre cool, wenn wir noch so ein oder zwei Tasties hätten. Ja, nice. Für Leute, die sich gerade von der Brücke stürzen möchten. Ja. Dann kann ich gleich mal anfangen mit einem meiner Tasties, was auch super deprimierend ist. Und zwar hat eine Bekannte von uns Blutkrebs. Und sie ist eine Freundin von einer Bekannten von uns. Und bei der DKMS, das ist eine Datenbank, wo man sich registrieren lassen kann, um Stammzellenspender zu werden. Die DKMS beruht 100% auf privaten Spenden und verwaltet eigentlich nur diese Datenbank. Und da kann man sich total leicht als Stammzellenspender registrieren lassen. Das ist heutzutage auch gar nicht mehr mit einer großen Operation irgendwie verbunden, sondern das geht heute ganz schnell mit Blut abnehmen meistens. Und man muss aber 50 Kilo wiegen mindestens, um das machen zu können. Da kriegt man man kann das übers Internet bestellen und dann kriegt man ein Kit nach Hause geschickt und kann das einfach zu Hause den Test machen. Einen Abstrich und das machen einschicken. Von der Steinhaut genau, im Mund. Genau, und das dann einschicken und dann ist man in der Datenbank drin. Und jetzt nicht nur für diese Freunde von der Bekannten, die jetzt mit Leukämie im Krankenhaus ist, sondern für ganz viele Leute, die wirklich einfach verzweifelt nach einem Stammzellenspender suchen. Ich weiß, das ist jetzt voll der Downer. Aber wenn ihr noch nicht registriert seid, das ist eine gute Sache und es tut nicht weh und ihr könnt ein Leben retten. Und wenn ihr Bock drauf habt, bitte macht es doch. Auf dkms.de. Ja. Also ich habe mich auch registriert letztes Jahr. Das ist super easy. Man kriegt sogar einen Rückumschlag zurück. Also man kann sich da einfach diesen Abstrich machen. Also es ist kein wirkliches Tasty, weil das schmeckt nach nix. Aber ich kann es nur empfehlen, sich da zu registrieren. Und dann, wenn man, und das, dann wird auch nur in die Datenbank aufgenommen und man wird dann vielleicht kontaktiert, wenn man eventuell ein Match ist. Und erst dann, wenn man wirklich ein Match ist, dann kann man auch nochmal sagen, man wird dann nicht wie bei Organspende einfach ausgenommen, wenn man gerade der praktische Organspender ist, sondern man kann dann auch immer noch Nein sagen, wenn man Angst hat oder so. Ja. Genau. Falls es dann wirklich zu einem Transplantationsfall, heißt das Transplantation überhaupt? Spendefall kommt. Also, weil das tut dann schon weh und ist kein einfacher Eingriff, dann, wenn es am Ende zur Spende kommt, aber ich denke, die meisten würden das dann auch machen. Und man kann ja einfach ein Leben dadurch retten, ne? Richtig, deswegen. Wir hatten ja auch letztens, Freunde von mir hatten auch so ein mitgeholfen bei so einer Spendenaktion auch vom DKMS und da hat wurde tatsächlich sogar ein Spender durch die Aktion gefunden. Also es ist... Gab es dann so einen großen Scheck mit Blut, mit Knochenmark drin? Genau so läuft das ab. Nee, aber es ist tatsächlich sinnvoll und ich muss das auch endlich nochmal machen. Ich habe es nochmal wieder vergessen und oder aufgeschoben. Also es ist wirklich, es ist ja eigentlich kein Ding, das zu machen, von daher. Ja, und deswegen, weil es kein Ding ist, ist es auch in den Shownotes und auf Facebook von unserem Podcast der Link, wo man sich registrieren kann. Und damit ich nicht nur so Downer-Tasty habe, habe ich auch noch einen lustigen Tasty. und zwar einen schönen Podcast mal wieder. Jetzt, wo die ganzen Superheldenfilme und sowas draußen sind und der eine oder andere sich auch mal so ein bisschen die Frage gestellt hat, was zum Teufel ist mit den X-Men los? Und kann mir das jemand erklären? Gibt es einen Fragen, tollen die ich Podcast? Mir noch nie gestellt habe. ja, ich frage mich ständig. Gibt es einen schönen Podcast, der heißt Jay and Miles Explain the X-Men? Because it's about time someone does. Und explain einfach nur explain the X-Men. Und das ist ein sehr unterhaltsamer Podcast, also wirklich, aber sehr, sehr schnell gesprochen. Und halt so amerikanisches Englisch. Aber wenn ihr fit seid in Englisch und euch X-Men interessieren und ihr wirklich mal tief eintauchen wollt in diese total verschwurbelte Welt voller Redcons und Überraschungen, dann ist das ein Podcast für euch. Fertig. Das war das Tasty. Das war mein Tasty. Hat damit noch jemand gute Nacht. Tasty? Nee, ich habe auch noch ein Tasty. Mittlerweile. Das, ja. Inzwischen. Und nämlich, wie manche Leute kennen das vielleicht, die leben nicht alleine, die leben mit anderen Personen zusammen. Und andere Personen teilweise schauen die total behinderte Fernsehprogramme, also wo man wirklich denkt, also irgendwann muss man einfach sich selbst umbringen oder andere Leute. Und zum Beispiel bei mir ist es der Fall gewesen, dass sehr oft sehr lange den ganzen Tag ProSieben lief. Also da gibt es zum Beispiel die Serien Men, oder Big Bang Theory und Two Stupid Girls. Die ist ja noch ganz gut, wenn man Ton ausmacht, aber ansonsten nicht so gut. Und da gab es zum Glück jetzt ein Heilmittel gegen diese Art der, Unterhaltung im weitesten Sinne. Und das ist der Sender Z1, den ich nur jedem empfehlen kann. Das ist ein neuer Sender, der zumindest hier bei uns im Kabel empfangbar ist. ZEE.1. Und dieser Sender sendet rund um die Uhr den ganzen Tag nur Bollywood-Filme. Oder Bollywood-Musikvideos. Und was soll ich sagen, ich habe noch nie so oft so viele Filme in Wiederholung gesehen. Aber ich kann nur sagen, dass sich die Qualität deutlich verbessert hat. Und es gibt was Interessantes vielleicht für Leute, die sowas gerne schauen. Es gibt auch einige Bollywood-Serien, zum Beispiel eine über Buddha und eine über die Königin Jodha, die den Mogulen-Kaiser heiratet. Du meinst Jodha Akbar, oder? Jodha Akbar, exakt. Mhm. Und die kann man durchaus alle empfehlen. Die sind alle so ein bisschen synchronisiert wie Anime in den 90ern, so von so Leute, die das Sprechen noch nicht so völlig erlernt haben, aber zumindest schon mal erschienen sind im Studio. Aber insgesamt kann ich nur eine dicke Empfehlung aussprechen zu diesem Sender, Z1. Bitte guckt es, weil ich habe keine Ahnung, wie die sich über Wasser halten wollen mit dem Programm. Ich wäre sehr traurig, wenn eines Tages wieder der Bing-Jingle von ProSieben erschallt in meinen heiligen Hallen hier. Das ist mein Tasty. Das war ein sehr schönes Tasty. Alles, was nicht ProSieben ist, quasi. Ja, ja. Sehr gut. Hat noch jemand anders ein Tasty? Nein, alles, was Leuten hilft, irgendwie der realen Welt zu entkommen, ist mein Tasty. Alles, was nicht die echte Welt ist. Ich habe gerade so ein bisschen Tasty Overload und deswegen entscheide ich mich auch, kein Tasty heute zu bestimmen, weil es ist alles so gut, womit ich mich den ganzen Tag abgebe. Ja, alles zu toll. Ich kann nicht das Beste bestimmen. Es ist einfach alles zu gut. Ja, tut mir leid. Kenne ich. Aber falls jemand möchte, kann er natürlich sich Clash Royale runterladen und in meinen Clan kommen. Mhm. Ah, nice. Ne? Das ist mein Tasty. Was hast du so für einen Clan? Ich habe einen coolen Clan mit zwei anderen Leuten und ich selber bin mit zwei Accounts da drin und wenn jemand was gegen mich sagt, dann demote ich den und meinen zweiten Account, den Promote. Das ist der eine Account ist mein iPad und der andere Account ist mein Android-Handy. Ah, das klingt gut. Ja, also kommt mal vorbei, ne? Machen wir, Digga. Cool. Ja, man kann uns erreichen über Twitter @sunsunchao, @beckertosaurus, @benkei2000 und @timschierbaum. Außerdem genau. Über Dark Twitter. Ja, Darknet Twitter, GNU Social. So, GNU Social. Ja. Einfach nach Roger da suchen. Roger @GNU Social. Wer es finden will, der wird es schon finden. Ja, so, das sind die Gesetze des Darknets. Außerdem kann man uns auf Facebook Nachrichten schreiben, die wir dann kurz vor der Podcast-Aufnahme lesen, dass wir uns noch schnell ein Thema zusammen glauben können. Man kann uns positive iTunes-Reviews schreiben. Echt? Kann man das? Ja. Ich weiß, ich habe schon ewig nicht mehr auf iTunes geguckt, ich habe das gar nicht mehr installiert, aber macht das. Ich habe gehört, das sei gut, um mehr Hörer zu erreichen. Und das wollen wir ja immer, weil die nächste Folge ist die 60. Folge. Das wird unser 24 Stunden Podcast-Jam irgendwo in Berlin. Live aus Berlin. Live aus Berlin. Ja, wir können vielleicht mal streamen nächstes Mal unsere Folge. Unbedingt. Ja, um die letzten Hörer zu verlieren. Auf jeden Fall, genau. Jetzt ganz, ganz viel wo wir einmal eine stabil laufende Folge rausgebracht haben, ist es auf jeden Fall Zeit, sich in neue Gefilde zu begeben. Moment, und neue Konzepte auszuprobieren. Ich habe da gerade eine Frage aus dem Chat, die ich mal kurz... Kannst du mal kurz rauslassen? In welcher Dimension sehen wir uns? Ah, in der nächsten. Dum, dum, dum, dum. Okay, Folge ist vorbei. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ende. Also ich habe nur eine Aufgabe von meiner Schwester, die kein Quiz ist, mitbekommen für die Folge und hat gesagt, bitte nicht so politisch. Und ich glaub, das ist